Hallihallo und herzlich willkommen zur 154. Episode der Wechselzonis. An meiner Seite begrüße ich den Henning. Moin da draußen. Ja, ich hätte beinahe gerade schon den Fehler gemacht, den wir jetzt ja nicht mehr machen dürfen, sage ich es mal, weil ich wollte sagen zu den Wechselzone-Jungs, aber die gibt es nicht mehr. Sind wir die Wechselzonis. Ja, habe ich mir vorher noch gedacht, da darf ich nicht den Fehler machen. Gut, Henning. Schön, dich wieder mal zu sprechen. Ich glaube, schon länger her, wo wir miteinander gesprochen haben. Ja, Lukas, ich freue mich auch tierisch. Ja, wie geht's dir? Sehr mal. Ja, mir geht's soweit ganz gut. Ja, das Training läuft ganz gut. In der letzten Episode hatten wir ja, oder vorletzten Episode auch schon mal drüber gesprochen, dass man so ein bisschen planlos ja unterwegs ist, aber dass ich doch jetzt ein bisschen mehr Genuss an den Tag lege und ja, auf der Rolle sitze ich momentan viel oder habe das Wetter auch draußen genossen, dass ich viel Rad gefahren bin. Schwimmen geht ja leider nicht, aber macht Spaß und ja, läuft soweit eigentlich ganz gut. Wie sieht's bei dir aus, Lukas? Findest du noch Zeit? Ja, es ist, also diese Woche hat mir echt jetzt so am Ende den Stecker gezogen. Ich kann ja mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Also ich habe diese Woche Urlaub gehabt, aber da es ja keine Urlaube an sich mehr gibt, sag ich jetzt mal, oder keine Reiseziele, wollten ja eigentlich nach Athen. Hatten wir ein super, super, echt richtig, richtig gutes Angebot bekommen. Ja, das wurde dann abgesagt. Dazu kann ich auch gleich nochmal was erzählen, wenn Leute wissen wollen, was sie mit ihren Gutscheinen anfangen. Hat sich aber auch so ergeben, dass jetzt bei uns der Bau mitten im vollen Gange ist, sag ich jetzt mal. Und ja, wir auch mal ein bisschen an der Baustelle präsent sein müssen. Und was ich halt gemerkt habe, dass, also wahrscheinlich sind die Bauarbeiter, sag ich jetzt mal, die oder die Jungs und Mädels, die viel knien müssen und auf Knien arbeiten, wie zum Beispiel jetzt Fliesenleger oder sowas, vielleicht eher gewöhnt sind als ich jetzt, aber ich habe so am Mittwoch, habe ich nämlich ganz schön gemerkt, dass mir das die ständige da an der Baustelle zu sein und so und da Baustellensachen zu machen, sag ich jetzt einfach mal, um da jetzt nicht genau ins Detail gehen zu müssen, auch mal so ein bisschen in die Knie geht. Also ich habe echt übelste Schmerzen gehabt beim Beineheben, beim Laufen. Legt sich dann auch irgendwann, aber auch heute bin ich auch wieder mit meiner Freundin wie gestern eine Runde gelaufen und bin ich auch ganz ganz glücklich, dass sie mit mir läuft, dann habe ich nicht so den Drang, schnell, also ein gewisses Tempo laufen zu müssen. Und dann habe ich auch so die ersten Meter, merkst du dann immer so, wie die Knie es einfach ja nicht gewöhnt sind, Baustellensachen zu machen. Ja, aber sonst von daher sehr stressig, wenn dann halt noch Sachen besorgen musst, wie jetzt den Wasserzugang, ja, musst du halt irgendwie auf die Stadt, die jetzt irgendwie mit einer anderen Stadt zusammengelegt ist und fährst dann halt mal fast 10 Kilometer vom Grundstück weg sozusagen, um irgend so einen Wasseranschluss zu holen, der einfach nur so ein Wasserhahn ist, der in die Erde getrieben wird sozusagen, damit da Wasser rauskommt. Kennt man ja so ein bisschen, glaube ich, auch wenn man jetzt mal der Feuerwehr zugeguckt hat. Ja, das ist echt stellenweise sehr abenteuerlich, was man so alles erlebt. Vor allem jetzt gerade in Corona-Zeiten, da muss auch die Maske ständig präsent sein, weil ohne, also ich hatte auch das Glück gehabt, dass ich zwar meine hatte, aber die Mutter mit ihrem Sohn, die danach kam, beide gar nichts. Ja, ich habe meinen Schal dabei und so fragt die Frau, die uns da reingelassen hat, die auch die so reinlassen wollte und er hat nichts. Okay, so, dann darf sie nur rein, fertig. Ja, zieht ganz schön Kreise, ne? Ja, ich finde das immer, also auch gerade wenn du Podcasts hörst oder also jetzt, gut, im Fernsehen kriegt man es halt auch mit, dass es halt viele betrifft oder beziehungsweise uns alle betrifft, auch die ganze Welt betrifft und so, aber irgendwie ist es immer krass, wenn du dann halt einen Podcast hörst und die Leute reden davon, so dass was ihnen sozusagen in dieser Zeit widerfährt. Finde ich irgendwie immer sehr abstrakt, weil da denkst du dir auch immer, stimmt, guck mal, der hat auch so, solche Probleme mit dem und dem Thema, sage ich jetzt mal, weißt du, ich meine, das ist irgendwie krass, weil der ist, keine Ahnung, in Hamburg, weißt du, dieselben Probleme wie ich jetzt hier in Mitteldeutschland. Oder auch was noch witziger ist, ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast, Podcasts zu hören, die kurz vor der Corona-Krise aufgenommen wurden. Oh, das ist aber schon länger her bei mir jetzt gerade. Ich höre immer nur die aktuellen. Ja, also ich habe so viel Podcasts, ey. Also ich habe da auf Halde jede Menge. Von daher, ich sag mal, mein Speicher ist immer ganz nah an der Grenze. Von daher habe ich da immer Podcasts. Manchmal höre ich ja Podcasts, die wirklich so, keine Ahnung, Mitte Februar oder so, ja, weil ich einfach gerade auf das Thema Bock habe. Fängt ziemlich gerade erst an und dann kriegst du halt Sachen gesagt, wo du einfach jetzt entweder lachst oder einfach nur im Kopf schüttelst, wie wir Ahnungslosen herangegangen sind. Ich erinnere mich noch, dass ich montags zum Schwimmtraining gefahren bin und habe mich dann mit meinen Teamkollegen drüber unterhalten, dass die Chinesen binnen 10 Tagen oder 14 Tagen eine Klinik hochgezogen haben mit 10.000 Betten. Habe ich auch gehört. In Wuhan und da, wo es halt ausgebrochen ist oder wo dieses Epizentrum war. Und da hat man noch gedacht, unfassbar. Weil da war ja dann ungefähr so zeitgleich das Tesla-Werk nördlich von Berlin, dass die Bauarbeiten stoppen mussten. Mhm. Das hat man dann so ein bisschen belächelt, dass man gesagt wird, der Chinese zieht das Ding in 10 Tagen hin, sagt, komm, jetzt mal Butterbadefische aufstellen, gut ist. Und in Deutschland diese behördlichen Gänge, die du tätigen musst, die du ja auch, glaube ich, gerade nur zu gut kennst, dass das bis in eine Ewigkeit hingezogen ist. Ne? Und dass man sagt, braucht man sowas überhaupt? 10.000 Betten? Und jetzt sitzen wir zu Hause. Gott sei Dank in Niedersachsen oder in Deutschland dürfen wir rausgehen. Also ich in Niedersachsen, bei dir in Hessen? Rheinland-Pfalz. Rheinland-Pfalz. Ist es ja auch so, dass ihr immer noch vor die Tür gehen dürft. Aber wenn man sich jetzt zum Beispiel auch so Bayern angeguckt hat, noch vor 4 Wochen, 5 Wochen, wo es dann aus Italien und Österreich rübergeschwappt ist, das war ja auch schon ziemlich krass eigentlich. Ne? Da hat man schon, ich habe das so ein bisschen auch empfunden wie in so einem Zombie-Film oder sowas. Ne? Dass so, oh, Corona und wenn du jetzt infiziert bist, dass manche Leute sind damit wirklich sehr lax umgegangen, andere Leute. Ich habe dann quasi Corona und das war dann so gleichzusetzen mit, ich werde ein Zombie. Ne, so kam das mir bei manchen Leuten vor, ne? So wird Straßenseite gewechselt und sowas, ne? Wo ich mir dachte, wow. Aber ich finde es so schon ganz in Ordnung. Es gibt ja auch genug Protestaufschreie, dass man sich so eingeschränkt bewegt und was die Regierung da auch wegen dem Grundgesetz, ne? Das ist, ja klar, das ist, dass es da Proteste gibt oder dass es so Aufschreie gibt. Aber ich denke, dass wir als Bevölkerung auch mal drüber nachdenken müssen, dass wenn wir das klassifizieren in verschiedene Gruppen von, wie nennt sich das nochmal gleich, Risikopatienten, ich glaube, dass das auch nicht funktioniert. Dass es nicht funktioniert. Es ist jetzt hier echt in Deutschland eine Ausnahmesituation und es ist komisch, darüber zu sprechen, weil mir kommt gerade die ganze Zeit dieses Zombie-Bild vor die Augen. Ne? So, boah, Corona, zack, zack. Das ist, aber ich glaube, dass wir da ganz gut mit umgehen oder auch jetzt bei mir und auch gerade mein Arbeitgeber, da ist es jetzt so, dass ich die ganze Zeit in Homeoffice schon bin, seit 5 Wochen. Ab nächster Woche soll es wieder losgehen. Aber dass bei uns eine Rotation in unserem Büro sind, dass wirklich jeder zweite Platz nur besetzt ist, beziehungsweise, dass wir mindestens 3 Meter Abstand von den Arbeitsplätzen haben sollen. Und auch nur mit Masken arbeiten. Okay. Das finde ich jetzt zum Beispiel so ein Ding. Ist grenzwertig, weil wir hatten uns hier beim Insta Live drüber unterhalten, wie unangenehm wir das eigentlich finden, damit rumzulaufen. Vielleicht sind wir es auch nicht gewöhnt oder so, aber du kannst halt nicht richtig atmen. Und ich finde das auch so, ja. Du kannst halt wirklich nicht unter der Maske, wenn ich bin ja froh, wenn ich aus dem Laden raus bin und das Ding runtermachen kann, weil mich das einfach, ja, es schränkt mich ein in meinem Atmen irgendwie, so, weißt du? Weil ich meine, ich weiß nicht, es gibt ja auch Leute, die machen es halt die Nase unten frei, ja, was auch totaler Blödsinn ist, aber wenn du es richtig machst, dann hast du halt wirklich ein Ding vor dem Mund und du kannst dich meiner Meinung nach nicht richtig dich entfalten, sag ich jetzt einfach mal. So empfinde ich das halt. Jetzt habe ich mal eine Frage. Du hast gesagt, du bist im Homeoffice, ja? Ja. Also meine Freundin zum Beispiel ist ja auch im Homeoffice. Und ich finde einfach, das funktioniert doch eigentlich ganz gut. Also ich meine, wenn du jetzt mal, keine Ahnung, 2 bis 3 Tage in der Woche im Homeoffice bist und dann im Büro und dich dann so abwechselst oder sowas, finde ich das so Also jetzt nicht in Corona-Zeiten, sondern allgemein gesehen, finde ich das doch eigentlich gar nicht verkehrt. Ich meine, du sparst ja so viel, wie zum Beispiel lässt dein Auto stehen, ja, die vielen Personen, die dann im zu Hause sind und so. Also das merkst du ja auch hier auf den Straßen, wie gut es eigentlich dann geht. Ja. Es wäre doch auch für viele Vorteil, wenn wir das einfach so weiterziehen würden, in gewissem Maßen, wie das geht. Also ich weiß ja auch nicht, ich bin ja jetzt nicht vom Homeoffice betroffen, weil ich einfach keine Chance habe, im Homeoffice zu arbeiten, aber ich weiß ja nicht, was das Problem daran wäre, ja? Ob der Arbeitgeber den Arbeitern nicht vertraut oder so, keine Ahnung. Also. Also der musste jetzt ja den Angestellten, egal bei welchem Unternehmen, die im Homeoffice sind, die nicht in Kurzarbeit sind, musste der Arbeitgeber ja jetzt vertrauen. Und ich denke mal, dass es für viele am Anfang ein schwerer Schritt war, aber dass die Arbeitgeber dennoch sehen, dass die ihre Arbeit schaffen. Man kann nicht alles von Homeoffice machen. Es kommt ja auch darauf an, was du für einen Job hast. Bei dir geht es zum Beispiel zu 100%, sage ich mal, nicht. Außer du hättest da vielleicht eine Direktverbindung zu den Anlagen, dass du von Ja, zu Hause aus alles nee, machst. das geht leider auch nicht. Ich muss ja das Teil noch einlegen, so ist es ja nicht. Ja, einlegen, da musst du Qualitätskontrolle machen. Du bist ja da, ne, das ist ja, du bist ja da Ja, quasi eine gut. Maschine, ne, vom Bediener bis zur Qualitätssicherung. Das wird ja alles dann über dich als Mensch dann dort abgeleistet, ne? Ja, aber sieh doch mal, die Leute, die zum Beispiel jetzt am Computer arbeiten können, ja, also, lass uns einfach mal nur von denen ausgehen und davon gibt es jede Menge. Nee, also bei uns ist das, ich habe schon seit, boah, ich glaube, seit 4 Jahren habe ich in der Woche 10 Stunden Homeoffice. Habe die aber nie genutzt. Okay. Und jetzt hat sich da, aber das, auch weil es mir halt schwer gefallen ist, von zu Hause zu arbeiten, so ein bisschen, ne? Aber wie du sagst, du sparst halt wirklich Zeit, also du sparst Fahrzeit, du sparst Kilometer am Auto, lässt ein Auto stehen, die Straßen sind nicht so verstopft und. Und ich sehe wirklich, dass es in Zukunft so sein wird, dass ich 2 bis 3 Tage die Woche Homeoffice mache. Ich habe halt auch Termine dann auch mit Firmen, die muss ich auch vor Ort machen, aber dass ich mir das so eintakte, dass ich sage, dann sind die halt nicht mehr kleckerhaft irgendwie die ganze Woche verteilt, sondern die sind dann zentralisiert auf 1 oder 2 Tage, ne? Und den Rest kann ich zu Hause arbeiten, so wie du es alles gesagt hast. Da hast du jetzt zum Beispiel was gesagt, was ich auch ganz interessant finde, dass du hattest ja die Möglichkeit, hast es aber nicht genutzt, weil du es einfach vielleicht nicht gewohnt warst, das zu machen. Ja? Genau. Jetzt haben es viele, vielleicht gibt es mehrere Firmen, die so sind und viele haben es einfach selber nicht genutzt, weil es selber vielleicht ungewöhnlich war für sie oder so. Und vielleicht ändert sich das wirklich jetzt so ein bisschen. Das wäre ja vielleicht echt mal eine Maßnahme. Gut, aber bevor wir da ein bisschen weiter vom Thema abkommen, auch nochmal hier eine Frage, mal zum Laufsport überzugehen. Der Ludwig hat mich im Instagram Live was ganz Interessantes gefragt und du hast ja so ein bisschen erwähnt, das wollte ich mal fragen. Wie empfindest du denn das gerade so momentan beim Laufen, wenn du an jemanden vorbeiläufst oder dir jemand entgegenkommt? Gehst du dann so automatisch weg? So, oder jetzt nicht unbedingt Straßenseite, aber lässt du dann einen gewissen Abstand oder ist dir das egal oder? Ich versuche schon, da habe ich vorher auch einfach aus Respekt einfach Platz zu machen, ne? Und manchmal sind es halt 1,5 Meter, manchmal ist es vielleicht auch nur 1 Meter, manchmal sind es aber auch 3 Meter, ne? Also ich bin da jetzt nicht so einer, der dann riesen Bogen um die Meute geht. Das mache ich nicht. Für mich persönlich ist das ein bisschen, sag mal, nicht so präsent, sage ich jetzt, aber ich bin da in 2 Sekunden vorbei, aber ich versuche halt dann den Leuten kein schlechtes Gefühl zu geben, wenn ich jetzt an denen eng vorbeilaufe. Ich hatte auch einmal die Situation, dass mir einer entgegenkam und es war einfach so wie so ein etwas breiterer Feldweg, sage ich jetzt mal, aber jetzt halt, oder so Nebenstraße, sage ich jetzt mal, aber so ein geschotterter. Und da kam er mir entgegen und kurz bevor ich bei ihm war, hat er den Schal hochgezogen über Mund und Nase. Das habe ich aber auch schon oft gesehen. Da war ich auch mit meinen Hunden spazieren und da war dann auch ein Pärchen spazieren bei uns am Waldrand, dass die ins Unterholz gehen und dir den Rücken zudrehen und dann auch nicht mal guten Tag sagen. So, weißt du, dieses Zombieland-Bild, als wenn ich die ansprechen würde, als wenn sofort irgendwas überspringen würde. Und das macht ja auch einen so ein bisschen Angst, finde ich dann, ne, wenn die Leute so reagieren. Dass sie so Ja. sofort so wegspringen, so nach dem Motto, ne, das ist. Und dann, dass sie auch nicht mehr so gerne grüßen. Ja, ich weiß nicht. Also für mich ist das nicht verwundert. Ich halte sowieso nicht viel von der Menschheit, von daher. Sind eh schon alles Zombies. Jetzt wollte ich noch mal ganz kurz, bevor wir zu unserem nächsten Thema kommen, wollte ich noch mal eine kleine Geschichte erzählen, wie gesagt, von meinem Urlaub, der ja eigentlich schon teilweise bezahlt war. Also wir hatten eine Anzahlung geleistet und wir haben dann von dem Reiseveranstalter irgendwann einfach einen Gutschein zugeschickt bekommen, beziehungsweise eine E-Mail mit einem Gutschein über den quasi schon bezahlten Betrag. Die andere Rate sozusagen haben wir dann, den restlichen Betrag haben sie schon nicht mehr abgebucht, was ich eigentlich ganz gut fand. Aber bei uns ist das halt doch so, ich habe mich schon die ganze Zeit mit meiner Freundin beraten und dachte, also ist es dann wirklich für uns notwendig, einen Gutschein anzunehmen, weil, wie gesagt, wir bauen jetzt ein Haus und das wird wahrscheinlich dieses Jahr nicht mehr fertig, also nächstes Jahr, und dann kann ich mir auch nicht vorstellen, dass ich überhaupt nächstes Jahr dann noch in Urlaub fahre. Also haben wir schon quasi 1,5 bis 2 Jahre sozusagen wahrscheinlich auch momentan auch nicht so die finanziellen Mittel, sich einen schönen Urlaub zu leisten. Ne? Was ich eine ganz interessante Theorie fand, habe ich auch hier die Tage gelesen, dass die Flüge und so jetzt alles eh teurer werden, da sie ja irgendwie auch mal die finanziellen Verluste so ein bisschen abfangen, beziehungsweise auch vielleicht die Leute nicht unbedingt jetzt mal so viel fliegen und so und deswegen die ganzen Flüge einfach teurer werden und ein Gutschein halt auch nicht mehr so viel wert ist. Ja? Muss man sich auch vielleicht mal vor Augen halten. Und dann habe ich durch Zufall die Tage nämlich im Fernsehen gesehen, da haben die nämlich über dieses Thema gesprochen, Gutscheine. Und das ist ja eigentlich eher eine Empfehlung, beziehungsweise sie wollen ja dieses Gesetz kippen, dass du auf dein Geld sozusagen Anspruch nehmen kannst. Das muss aber erst durchs europäische Gesetz. Ja? Und das europäische Gesetz ist ja ganz klar, dass die, wenn der Reiseveranstalter dein Geld, deine Reise absagt, dass sie dir dein Geld zurückgeben müssen. Die können dir natürlich einen Gutschein anbieten, aber wenn du es nicht möchtest, haben wir denen eine freundliche Mail geschickt, dass wir doch lieber gerne unser Geld hätten, da wir keinen Bedarf haben, in den nächsten Jahren zu fliegen und auch nicht wissen, ob wir in den nächsten 3 Jahren überhaupt den Urlaub in Anspruch nehmen können, beziehungsweise den Gutschein. Und da haben wir halt jetzt noch das Gesetz sozusagen mit reingeschrieben, dass es laut europäischem Gesetz, keine Ahnung, wie das jetzt genau im Wortlaut ist, sozusagen dazu verpflichtet sind, uns das Geld auszuzahlen. Und ich sag dir, innerhalb von 3 Stunden kam eine Mail, wir haben da volles Verständnis und hatten uns das Geld jetzt sozusagen wieder zurückgeschickt. Überraschend, oder? Ja. Also hätte ich auch nicht gedacht. Ich hätte gedacht, die machen wir Stunk oder so, aber... Ja, aber die denken sich ja vielleicht auch, okay, dann ist vielleicht sind die finanziell die Veranstalter oder den du jetzt erwischt hast, ganz gut gestellt, dass er sagt, okay, der merkt sich jetzt meinen Namen und fliegt dann vielleicht in 3 Jahren nochmal mit mir, ne? Kann natürlich auch sein, aber andererseits wäre es, glaube ich, auch für die vom Vorteil, das Geld zu haben, sozusagen. Gut, es war jetzt ein kleiner Betrag, also ich weiß nicht, ob davon wirklich, was ich meine, das war jetzt 4 Tage Urlaub wäre das gewesen, ja, von daher hätte es wirklich nicht so viel gekostet und es war ja nur ein Bruchteil dessen, was es überhaupt gekostet hat, von daher ja, so viel Geld war es jetzt nicht für uns, wie gesagt, kleine Leute, ist es schon vielleicht auch nochmal ein bisschen was, aber wie gesagt, bevor ich das Geld dann wirklich verfallen lasse, oder sonst was, ja. Aber es hat mich halt wirklich gewundert, dass ich wirklich ein paar Stunden später einfach schon die Bestätigung bekommen habe, dass ich mein Geld sozusagen, dass es auf mein Konto überwiesen wird. Von daher, ja, falls die Leute, die uns gerade zuhören, auch mal einen Gutschein bekommen haben oder bekommen werden, momentan ist dieses europäische Gesetz noch gültig. Die deutsche Regierung will das natürlich momentan so ein bisschen kippen für den Bereich von Corona, habe ich irgendwo in einem Artikel, ich glaube von der Süddeutschen war das, glaube ich, habe ich das gelesen, aber die Chancen stehen da jetzt nicht so gut, dass das auch durchgeht, aber ja, wie gesagt, vom europäischen Gesetz sind wir da eher auf des Verbraucherseite. Judy, dann würde ich sagen, gehen wir doch mal zu unserem nächsten Thema und da gebe ich an unsere Podcast-Kollegen Ludwig und Adrian ab, die Ludwigs 100-Meilen-Woche besprochen haben. Und danach kommt Tabea mit Adrian zur ARD-Doku Free to Run. Viel Spaß! So, Ludwig, wir beide haben jetzt das Thema 100-Meilen-Woche, die du vorletzte Woche hattest. Ne, letzte Woche. Letzte Woche, ja, nicht, genau. Letzte Woche war das, genau. Ist jetzt noch gar nicht so lange her. Wir haben uns gedacht, so in der Corona-Zeit probieren wir einfach mal ein paar Sachen aus. Die Zeit bietet sich ja dafür an. Wettkämpfe finden ja momentan keine statt, außer man macht irgendwelche eigenen. Ja, erzähl doch mal, wie ging es dir dabei? Eigentlich ging es mir ganz gut. Ich habe ja, also bisher war meine allerlängste Woche 153 Kilometer, glaube ich. Das war in der Marathonvorbereitung für Berlin letztes Jahr. Nee, stimmt gar nicht, in der Rottgau-Vorbereitung war das, ja, genau. Also noch gar nicht so wahnsinnig lange her. Und ich habe das damals schon ganz gut verkraftet. Klar, man ist natürlich müde, die Beine schmerzen und so wie es halt sein muss, ne? Aber ich muss sagen, ich bin gut damit klargekommen. Mir ging es vor allem auch ein bisschen darum zu gucken, also jetzt gar nicht so sehr, schaffe ich diese 100 Meilen in einer Woche, weil so wahnsinnig außergewöhnlich ist es ja nicht unbedingt, wenn man es auch einigermaßen gewohnt ist. Mir ging es eigentlich auch ein bisschen darum zu gucken, wie läuft es mit einer Einheit am Tag, ne? Denn wir haben ja wirklich immer nur eine Einheit am Tag im Plan gehabt und das war eigentlich eher so ein bisschen die spannendere Sache bei dem ganzen Projekt. Zu sehen, schafft man das zeitlich ganz gut, kriegt man das einigermaßen hin, kommt der Körper damit klar, immer relativ viele Umfänge in eine Einheit zu packen. Und das war eigentlich das, was mich am meisten interessiert hat bei der ganzen Sache. Und auch da muss ich sagen, hat es echt gut funktioniert. Ja, definitiv. Also du bist ja quasi so um, ja, 22, 23 Kilometer so im Schnitt gelaufen, ja, genau. Wenn man das so rundrechnet über die Woche. Genau, das war auf jeden Fall ein Ziel. Das andere ist ja, du willst ja, ne, so in den nächsten Jahren so ein bisschen mehr, immer mehr auf Ultra-Strecken aktiv sein. Und da war das auf jeden Fall auch nochmal ein guter Test, ne, denn dafür. Ich von meiner Seite muss sagen, also das wirkte wirklich sehr locker alles, ne? Und ich meine, klar, wir hatten jetzt keine Intensitäten, außer hier und da mal ein kleines Fahrtspiel oder ein kleines Tempospiel, aber im Großen und Ganzen war das wirklich ein Umfangsblock, ne? Um zu schauen, wie du das alles mit einer Einheit am Tag verträgst. Und es lief ja wirklich wunderbar. Es fehlt ja nicht viel, vielleicht noch mal eine Einheit und wir hätten auch die 200 voll machen können. Ja, ich meine, nach oben gibt es da keine Grenzen wahrscheinlich. Ne? Das nächste Projekt steht. Genau, das haben wir ja auch da gesagt. Aber jetzt Spaß beiseite. Also ich meine, im Hinblick auf die Ultra-Distanzen ist das auf jeden Fall guter Fingerzeig gewesen. Ne? Weil es war ja auch wichtig zu wissen, ne? wie verkraftet man so die ganzen Umfänge, weil es ist ja auch nicht nur diese 160-Kilometer-Woche gewesen, sondern es waren ja auch die ganzen Wochen davor. Ne? Du hast ja schon vom Anfang des Jahres, du hast ja eigentlich nach Berlin, hast ja auch keine großartige Pause gehabt. Ne? Also wenn man das alles ja so zusammenrechnet, dann kommt da wirklich einiges zusammen an Kilometern. Ne? Und da muss man sagen, also deine Knochen vertragen es richtig gut. Ja, ich muss auch sagen, was ich gemerkt habe, und das hat, glaube ich, auch deutlich was gebracht, es ist eine andere Müdigkeit in den Beinen dann auch. Ne? Also wenn man wirklich, wenn man normalerweise so eine relativ umfangreiche Woche hat, dann sind die Beine halt mal schwer am Beginn der Einheit. Dann hat man aber auch nur 12 oder 15 Kilometer mal am Tag oder so oder in einer Einheit. Das ist eine andere Schwere in den Beinen. Was mir aufgefallen ist, und das finde ich eigentlich sehr gut, weil das muss man ja letztendlich auch trainieren, man fühlt sich, man hat so diese Ermüdungsphase innerhalb einer Session nochmal intensiver. Also das heißt, man fühlt sich sozusagen so nach, keine Ahnung, 15 Kilometern, wenn man weiß, man hat jetzt noch 10 Kilometer vor sich, dann ist es eine andere Art der Ermüdung, eine andere Art der Erschöpfung im Körper, als wenn es einfach nur eine von vielen kurzen Einheiten ist. Also, ne, es ist ein bisschen schwer zu beschreiben, aber so das Gefühl, was man bei einem Marathon nach 35 Kilometern hat, mit dem Wissen, man hat jetzt noch 8 Kilometer vor sich, wenn ich es jetzt richtig gerechnet habe, dann simuliert man genau diese Art der Müdigkeit eigentlich in fast jeder Einheit bei so einer langen, umfangreichen Woche, wenn man das in eine einzelne Einheit reinpackt. Und das ist so ein Effekt, den ich schon gemerkt habe. Und der, glaube ich, auch viel bringt, weil du immer wieder so mit diesem Wettbewerbsfeeling letztendlich auch von Anfang an eigentlich in die Session schon reingehst. Und ja, das fand ich einen guten Effekt, war auch ein neueres Gefühl eigentlich auch. Und das hat eigentlich schon was gebracht, glaube ich, ja. Ja, finde ich auch, definitiv. Also das war schon ganz gut alles. Ne? Und wie du gerade gesagt hast, ne, so diese Müdigkeit, da haben wir auch schon mal im Vorfeld, beziehungsweise schon nach der 100-Meilen-Woche mal so drüber gesprochen. Es ist halt so wie bei Intervallläufen. Ne? Diese Pause ist wirklich die du zwischen den Läufen hast, die reicht einfach nicht aus, um die Regeneration vollständig abzuschließen. Na, und du gehst ja halt einfach mit der Müdigkeit und nicht mit der normalen, in Anführungsstrichen, Müdigkeit, sondern wirklich mit den vielen Kilometern gehst du in jede Einheit. Ne? Und ja, nichtsdestotrotz sieht man dann, es läuft doch. Ne? Es geht dann, trotz der Müdigkeit geht es dann doch. Auf jeden Fall. Wir haben dann am Wochenende im Prinzip auch so einen kleinen Doppeldecker gehabt. Ich bin auch als Abschluss der Woche dann am Samstag 25 Kilometer gelaufen und am Sonntag dann 35. Und da muss ich sagen, hat sich der Sonntags-Longrun gar nicht so viel anders angefühlt als sonst auch. Im Gegenteil. Was sich aber auch nicht eingestellt hat, ist so ein feierlicher Moment, ne? Also das war dann nicht so, dass dann, als die 160 Kilometer durch waren, dass ich dann so das Gefühl hatte, wow, jetzt ist gerade was ganz Großes passiert, das auch überhaupt nicht, sondern es war halt ein ganz normaler Longrun, der sich aber gut angefühlt hat und der Spaß gemacht hat. Und ich habe das, glaube ich, beim Insta-Live auch schon mal kurz gesagt, es waren natürlich schon auch, sagen wir mal, es waren dankbare Umstände, es war herrliches Wetter, es waren tolle Morgen, es war angenehme Temperaturen, also da hat schon alles drumherum auch gepasst. Wenn wir das jetzt vielleicht im Januar gemacht hätten, bei Dunkelheit und Kälte und Wind und schlechterem Wetter, wäre es vielleicht nochmal eine Nummer härter gewesen, vor allem mental. Aber so muss ich sagen, waren das schon alles sehr angenehme Einheiten. Ja, bin ich auch. Also ein bisschen Glück gehört aber auch dazu, muss man haben. Ja, also wie gesagt, also ich finde, das ist eine Sache, auf die man aufbauen kann. Das ist auch eine Sache, die, ne, wenn da wirklich die Regeneration komplett abgeschlossen ist, du auf jeden Fall darauf nochmal weiterhin aufbauen kannst. Ne? Ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, ne, es fehlt dir jetzt wirklich nicht allzu viel zu einer 200-Kilometer-Woche. Auf jeden Fall ist das auch was man vielleicht in der näheren Zukunft ausprobieren könnte. Es war ein guter Test und ich glaube, das ist auch was vielleicht auch für die Hörerinnen und Hörer ein ganz guter Hinweis ist. Es ist jetzt einfach die Zeit, solche Sachen auszuprobieren. Ich meine, natürlich, man kann jetzt auch irgendwie 200 Mal ums Bett laufen oder einen Marathon auf dem Balkon laufen. Das ist alles super. Die Frage ist, bringt es so wahnsinnig viel fürs Training? Vielleicht mental bringt es was, das mag sein. Aber natürlich gibt es auch Sachen, die jetzt durchaus auch Sinn machen, auszuprobieren. Und das ist zum Beispiel, mal Einheiten auszuprobieren, die man noch nicht gemacht hat, Umfänge zu steigern, mal gucken, wie man damit klarkommt oder mit Tempo arbeiten oder was weiß ich. Gerade die Dinge, die einem vielleicht jetzt noch ein bisschen unbekannt sind, die kann man jetzt ausprobieren, weil wenn sie jetzt schief gehen, dann ist nichts verloren und man hat wieder was gelernt. Und wenn sie gut gehen, dann kann man darauf aufbauen und kann dann auch spezifischer wieder hinarbeiten, wenn irgendwann mal wieder absehbar ist, dass man auch für Rennen trainieren kann. Und jetzt kann man wahnsinnig viel lernen, nicht nur Schwächen ausbauen, also nicht nur sagen, irgendwie, keine Ahnung, ich muss auf die 10 Kilometer schneller werden oder ich muss an meiner Kraftausdauer irgendwie trainieren, sondern einfach Sachen auszuprobieren, wo man mal schon länger Lust drauf hätte. Und jetzt ist eben die Zeit, weil man eben kein spezielles Ziel hat, worauf man irgendwie jetzt konkret hinarbeiten muss. Ja, das sollte eigentlich unser Motto sein, ne, jetzt für uns Läufer, ne, momentan. Einfach da so ein bisschen, offen für Neues, ne, so wie du sagst. Also, es kann, wenn einer sagt, okay, bei mir ist letzte Zeit irgendwie so die ganz kurzen Sachen zu kurz gekommen und ich will mal gucken, was bei mir auf 1000 Meter drin ist. Klar, gar keine Sache, ne. Man kann auch das Ganze mit Lauf-ABC machen. Also, da gibt's wirklich, nach oben gibt's ja wirklich kein Limit, ne. Also, da gibt's wirklich Möglichkeiten ohne Ende. Ich glaube, man muss sich das einfach so als Motto nehmen, ne? Einfach Sachen ausprobieren, die sonst entweder zu kurz kommen oder die man überhaupt nicht so auf dem Schirm hat. Ne? Und man sieht ja so auf Instagram und Co. gibt es ja schon so ein paar Leute und da kriegt man dann schon mal so die eine oder andere Idee, wie man da mit den Wochen umgehen kann. Ja. Nochmal kurz abschließend zu dein Training. Also ich meine, bei dir ist ja auch so die Sache, du bist ja auch jemand, der über den Umfang kommt. Ne? Also nicht unbedingt so über die Intensität, ne? Die du natürlich auch in deinem Trainingsplan hast. Ne? Aber das ist bei dir schon, glaube ich, der Umfang, ne? wo du dran wächst und der dich da auf jeden Fall weiterbringt. Natürlich gibt es da auf der anderen Seite auch Leute, die die vielleicht zum einen diese Umfänge nicht vertragen würden, ne, vom Muskel-Skelettsystem. Andererseits, ne, gibt es ja auch Leute, die dann einfach ja auch ein bisschen mehr Schnelligkeit brauchen, ne? Also das ist da auch schon, muss man an der Stelle auch nochmal betonen, das ist da auch schon wirklich sehr, sehr individuell, ne, was da auf einen passt, ne? Also es gibt ja viele Wege, die nach Rom führen, und ich glaube, so mit deinem Training haben wir das schon mal rausgefunden, dass bei dir eher so über Umfang alles geht. Auf jeden Fall, man muss natürlich auch ein bisschen darauf achten, dass man immer wieder auch, also wenn man jetzt zum Beispiel eine umfangreiche Woche an die nächste reiht, dass man dann trotzdem auch das Gesamtbild im Blick hat. Natürlich, periodisches Training ist auch in der jetzigen Phase nicht unwichtig. Also das geht natürlich nicht, dass man sagt, ich mache jetzt ein halbes Jahr lang 100-Meilen-Wochen. Ne? Also das macht natürlich keinen Sinn. Da muss man schon das gesamte Bild im Blick haben. Natürlich, wie immer, auf seinen Körper achten und hören. Ich habe natürlich schon eine andere, sagen wir mal, Grundmüdigkeit am Ende der Woche dann gespürt, als das vielleicht bei einer weniger intensiven Woche gewesen wäre oder auch bei einer Woche, wo man mehr harte Tempoeinheiten hat beispielsweise, die dann letztendlich schneller verarbeitet werden können, was so die Grundermüdung angeht. Aber insgesamt, glaube ich, ist es halt ein bisschen läuferspezifisch oder man muss ja gucken, welcher Typ man so ist. Und ich glaube auch, dass man in so einer Phase oder in so einer Woche dann auch schnell merkt, ob einem das liegt oder nicht. Und es ist, glaube ich, schon schwieriger, die Motivation für so eine einzelne Session zu bekommen, weil man halt weiß, man geht jetzt nicht irgendwie eine Stunde raus, sondern man ist halt jetzt mindestens mal 1,5 Stunden unterwegs und vielleicht auch die ganze Woche, weil man halt immer 20 plus Kilometer im Trainingsplan hat. Auf der anderen Seite ist es aber dann trotzdem so, dass es umso mehr sich dann einstellt, wenn man da mal so 5, 8, 10 Kilometer gelaufen ist, dass es dann umso mehr Spaß macht, weil man halt merkt, es läuft einfach wieder und man muss jetzt nicht irgendwie sich in einer Temposession verausgaben, sondern man kann den Lauf einfach noch eine weitere Stunde genießen oder sowas, ne? Also wenn man sich gut dabei fühlt, das ist einfach ein sehr, sehr schönes Gefühl und man kommt eigentlich dann fast noch besser in den Flow als bei so einer richtig schnellen Einheit, wo man halt sich auspowern kann, was auch Spaß macht natürlich, aber so dieses Flow-Gefühl stellt sich zumindest bei mir dann doch eher bei den längeren Dingern ein. Okay. Aber das ist dann wiederum wahrscheinlich auch sehr, sehr unterschiedlich, weil bei mir ist es auch tatsächlich auch so, dass ich dann halt so bei den schnelleren Geschichten dann so in diesen Flow-Rhythmus da halt reinkomme. Das, ja. Aber ja, es ist halt individuell, ja. Ne? Also jeder ist da so verschieden. Ich würde gerne nochmal zum Schluss kurz erwähnen, du hast da so ein bisschen Werbung für die ganze Sache gemacht und auf jeden Fall noch zwei Leute, von denen wir wissen, vielleicht waren es auch mehr, aber zwei, von denen wir auf jeden Fall wissen, die mit dabei waren, die sollten hier nicht unerwähnt bleiben. Der Heiko und der David, die waren mit dabei und die haben es echt super gemacht. Ja, genau, das war natürlich total super, dass da welche dabei waren und sich dann sozusagen inspirieren haben lassen und das beide auch super geschafft haben, das darf man auch sagen an der Stelle. Also Heiko ist ja auch ein Ultraläufer, der hat sowas auch schon am Stück gemacht. Und David hat sich ja spätestens mit dem Virtual Race einen Namen bei uns in der Wechselzone-Community gemacht, ne? Der ist ja wirklich... Der Iron Man. Ja, genau. Unverwüstlich. Also David hat sicherlich kein Motivationsproblem, das glaube ich, kann man ihm nicht sagen. Und fand ich super, dass die mitgemacht haben, hat mich total gefreut. Das muss ich ehrlich sagen, motiviert mich dann auch jedes Mal wieder rauszugehen und zu wissen, da sind Leute dabei, die nicht nur das Ganze auf Strava beobachten und gucken, schafft er das oder nicht, sondern auch tatsächlich mitmachen und sich selbst inspirieren lassen und ich finde das immer eine total coole Sache, wenn man irgendwie selbst jemand anders mit motivieren kann mit den Dingen, die man tut. Ja, so sieht's aus. Okay, dann würde ich sagen, zurück in die Zone. So, Tabea, wir beide haben Anfang der Woche, am Montag habe ich geguckt, ein paar Tage später, die interessante Doku Free to Run, die, wie gesagt, Anfang der Woche auf Dreisat gelaufen ist. Und noch einen Monat bis zum 27.05. in der Mediathek verfügbar ist. Free to Run, als Laufen noch verboten war, ist der deutsche Untertitel quasi. Es geht um die Entwicklung des Laufens von den, weiß nicht, 50er, 60er Jahren ungefähr. Bis ja, zur heutigen ungefähr, Zeit, genau, mit allen drum und dran, mit allen interessanten Leuten und Persönlichkeiten, die so in der Zeit der 60er, 70er, ja, aber auch dann 80er Jahre und noch weiter später eine Rolle im Laufen gespielt haben. Ganz grob erstmal, wie fandst du die Doku? Ich fand sie unheimlich interessant, weil sie nochmal so einen ganz anderen Blick auf die Sache gegeben hat. Vor allem, weil die Leute oder hauptsächlich die Leute, die interviewt wurden, zur Altersgruppe Ü60 gehörten. Und die Leute quasi den New York Marathon ins Leben gerufen haben, ja, kann man eigentlich so sagen. Und einfach diese Doku, diesen ganzen Verlauf von, naja, man trifft sich einmal die Woche und läuft einen Marathon, bis hin zu, wir haben ein millionenschweres Event ins Leben gerufen, nämlich den New York Marathon, der wirklich total prestigeträchtig ist. Und ja, haben eigentlich den Sinn des Laufens nochmal ganz anders interpretiert über die Jahre. Und natürlich verbunden mit, ja, auch zum Beispiel der Geschichte der Frau, die ja auch erstmal gar nicht laufen durfte oder nur 100 Meter Läufe laufen durfte, weil das ja für den weiblichen Körper nichts ist, bis hin zu, ja, wir Frauen dürfen auch den Marathon laufen und uns fällt nicht der Uterus raus, wenn wir es tun. Also total interessant, was in den letzten Jahrzehnten sich da so getan hat und was man vielleicht auch noch gar nicht so auf dem Schirm hatte. Ja, total. Also kann ich voll zustimmen dem, was du gerade erzählt hast. Das fing schon wirklich sehr spannend an, muss ich sagen. Schon direkt nach den ersten Sekunden schon fast quasi erzählen Läufer, wie sie sich im Seitengraben verstecken beziehungsweise jetzt irgendwie nur nachts laufen, damit Nachbarn und andere Passanten jetzt irgendwie nicht auf den Fingern auf den zeigen beziehungsweise für bekloppt erklären. So hat sich das quasi so in den 50er, 60er Jahren so langsam entwickelt, bis, wie du gerade erzählt hast, sich da kleine Grüppchen von Leuten damals in der Bronx getroffen haben. Ja. Und einmal die Woche, was ich auch schon sehr spannend fand, man trifft sich einmal im Sonntag zum Läufchen und läuft jeden Sonntag mal einen Marathon. Fand genau, ich schon also mal eine ganz coole Geschichte. Ja, damals hat man, glaube ich, auch noch gar nicht so richtig drüber nachgedacht, ob das jetzt sinnvoll ist oder trainingstechnisch irgendwie Sinn ergibt, da einmal die Woche einen Marathon zu laufen. Die haben es halt einfach gemacht. Und damals war es halt wirklich verpönt, laufen zu gehen, wenn du nicht Leistungssportler warst. Also einfach mal nur so laufen, das musste dir peinlich sein, das musstest du nachts machen. Also super, super interessant. Das könnte man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen eigentlich. Genau, und aber was ich wirklich da schon sehr, sehr spannend finde, und ich glaube, zum Schluss kommen wir da auch nochmal drauf, ne, wie du gerade gesagt hast, man trifft sich einfach mal, ne, jetzt mal ganz davon unabhängig, ob es sinnvoll ist oder nicht, man trifft sich mal am Sonntag und läuft einen Marathon, weil die Leute einfach Bock drauf hatten. Ne, und das fand ich schon mal einen sehr coolen Gedanken, ne, das so zu machen. Ne, und aus den ganzen, beziehungsweise der Gruppe damals, hat sich ein Läufer ist hinzugekommen mit dem Namen Fred LeBeau, der da jetzt so paar andere Gedanken hatte diesbezüglich, der das Ganze ein bisschen größer machen wollte, der meinte, ja, hier die Bronx ist ja nicht so gerade so die schönste Ecke von New York, lass uns das Ganze mal in den Central Park verlegen. Und so peu à peu, ohne dazu sehr so auf die Einzelheiten einzugehen, entwickelte sich aus der Geschichte tatsächlich der New York City Marathon. Ja, super interessant. Und gleichzeitig, ne, also das ist so der Massensport, der irgendwie in den Fokus gestellt wird, aber die Doku kann da sogar noch viel mehr, weil sie eigentlich zeitgleich auch noch eine Entwicklung oder vielmehr zwei, drei Entwicklungen aufgreift, die auch passiert sind im Leistungsbereich. Also auch diese, die Leistungssportler, die zum Beispiel mit dem Laufen, auch wenn sie bei Olympia gestartet sind, überhaupt kein Geld verdienen konnten. Mhm. Ja, das ist dann so die andere Seite auch, also was ich auch super spannend fand einfach. Total, ne? Und auch die ganzen Aspekte, die damit einhergehen, da war der Steve Prefontaine, ne, so ein großer Vorkämpfer, kann man schon fast sagen, der dafür gekämpft hat, dass auch Läufer auch ihre Leistung bringen, ne, dass das in vielen anderen Sportarten dürfte man Geld verdienen, aber im Laufen nicht, wenn man zu Olympia wollte, ne? Das war glaube ich auch so der Punkt, ne, der da immer betont wurde, wenn du zu Olympia willst, musst du Amateursportler sein, darfst du kein Geld verdienen, Da musst du das alles umsonst machen, was du da gerade machst. Und aber die Organisatoren haben sich eine goldene Nase daran verdient. Und der Steve Prefontaine, ja, Ende 60er, einfach 70er Jahre, glaube ich, war das, hat er wirklich dafür gekämpft, ja, für die, ja, Gleichberechtigung, ne, kann man schon fast sagen, ja, der Läufer, damit sie auch endlich mal Geld verdienen. Ja, was ja auch absolut gerechtfertigt ist, ne, auch für die Leistungen, die er da gebracht hat. Er hat ja alle möglichen Rekorde dann auch aufgestellt in der Zeit. Ja, ja, wenn man so drüber nachdenkt, kann die Doku sehr viel, ne? Also sie hat wirklich sehr, sehr viele Themen auch angeschnitten. Mhm. Wir hatten ja dann auch noch das Thema Frauen, war ja, ja auch noch sehr groß im Fokus. Sehr großes Thema, ja. Ja, die Catherine Switzer, die sich ja dann irgendwann gedacht hat, so, ich will aber einen Marathon laufen. Obwohl das gesellschaftlich total verpönt war, weil laufende Frauen ja, also das ist ja hässlich, das macht man ja nicht, das ist ja nicht ästhetisch genug. Und Frauen, die Frau ist zu schwach, gell? Sorry, genau, sie ist zu schwach, genau, sie schafft es überhaupt nicht. Ich weiß nicht, was da so alles für Vorurteile waren. Wir hatten es im Vorgespräch mal kurz angeschnitten, ne? Der Uterus kann rausfallen. Genau. Also die Haare auf der Brust werden wachsen und was weiß ich, was Leute da für Sachen angenommen haben. Ärzte, ne, da wurden alte Aufnahmen von einem Arzt gezeigt, der das wirklich allen Ernstes so erzählt hat. Ja, also schon richtig heftig, ne? Und es war wirklich ein harter Weg und die Katrin Switzer auf jeden Fall eine Vorkämpferin, was das angeht. Was ich gerade so da richtig interessant fand, ist die Bilder, die da gezeigt wurden, ne? Die kannte man so nicht, wie der Organisator, damaliger Organisator vom Boston Marathon, wirklich regelrecht mit einem Seitencheck von der Straße gefegt wird, als er der Katrin Switzer die Stadtnummer vom Leib reißen will. Das fand ich schon wirklich sehr, ja, sehr interessant. Also kannte ich eben, man kennt so das Bild, ne, das schwarz-weiße Bild, wie er das vom Leib reißen will, aber das war ihr damaliger Freund, der den Organisator von der Seite einfach mal von der Straße gefegt hat und sie weitergelaufen sind. Ja, das war auf jeden Fall der Anfang des Ganzen. Ja, damals war es ja für Frauen bei Olympia zum Beispiel nur gestattet, irgendwie 100-Meter-Läufe mitzumachen und ansonsten bei Volksläufen und Ähnlichem bis 2500 Meter, weil alles andere ja gefährlich ist für die Frau. Na, das war so das. Und dann sagt nämlich jemand, nee, ich laufe jetzt keine 10 Kilometer und auch keinen Halbmarathon, sondern ich laufe den ganzen Marathon. Das ist natürlich von ihr, also auch ein unheimlich großer Schritt. Also das muss man sich einfach erstmal so im Verhältnis anschauen, was sie da eigentlich gemacht hat. Also sie hat ja das, was man eigentlich hätte laufen dürfen, nicht nur verdoppelt oder verzehnfacht, sondern verzwanzigfacht im Prinzip, wenn ich jetzt richtig rechne. Und auch interessant in dem Zusammenhang, das wusste ich auch gar nicht, dass Katrin Switzer daraufhin auch danach in die Schweiz eingeladen wurde, da einen Marathon zu laufen, wo es in der Schweiz wirklich sehr, ja, schon fast militant herging, ne, und irgendwie da wirklich alles sehr strikt vorgegeben war und die Frauen waren überhaupt nicht zugelassen, beziehungsweise es wurde den Frauen überhaupt nicht erlaubt, da an den Läufen teilzunehmen. Auch da hat sie dran teilgenommen, ne, und so Stückchen für Stückchen hat sich das so entwickelt, dass irgendwann ja auch Frauenläufe waren ein großes Thema, ne? Die Frauenläufe wurden ins Leben berufen, wo nur Frauen gelaufen sind, auch über längere Strecken, bis hin zu den ersten Marathon, der auch für Frauen erlaubt war, und zwar war das, glaube ich, lasst mich nicht lügen, aber 82 Los Angeles. Der erste olympische, sollte ich noch mit erwähnen. Meine ich, war in Los Angeles, das war, glaube ich, 82, meine ich, gell? Ja, 82, 83 habe ich auch so im Kopf, genau. Der auch von Catherine Switzer moderiert wurde. Ja, also genau. Da schließt sich der Kreis, weil sie hat ja wirklich so viel Frauenarbeit in dem Sinne geleistet. Also da lohnt es sich auch einfach in die Doku reinzugucken, weil sie kann auch so schöne Vergleiche ziehen, was Frauen im Laufen so erdulden mussten und was das zum Beispiel auch für die Gesellschaft aussagt oder was Frauen generell auch so damals mitmachen mussten. Das ist sehr, sehr spannend. Also nehmen wir hier auch, glaube ich, gar nichts vorweg, weil das würde den Rahmen komplett sprengen. Ja, total. Ja, ja, und dann laufen da die Frauen einen Marathon und weißt du noch, mit welcher Zeit die erste Frau reingekommen ist? Oh, das weiß ich jetzt gar nicht. Ich weiß auch nicht, ob sie das so explizit gezeigt haben. Nee, gesagt haben sie es nicht, aber ich kann mich an das Bild erinnern, wie die erste Frau da einläuft und ich glaube, es war eine 2:38 oder so. Ja, ja. Zumindest hast du da so gesehen, dass die Zeit so abgelaufen ist. Also wirklich viele, viele Frauen, die da echt sehr, sehr stark gelaufen sind und wird dann auch in der Doku gesagt, na, innerhalb von 10 Jahren haben die Frauen auch ihre Bestzeiten oder also generell die Bestzeiten einer jemals gelaufenen Marathonzeit von einer Frau wurde sehr, sehr schnell um die 45 Minuten nach oben korrigiert. Also da waren unheimliche Sprünge auch dabei. Und dann kommt in diesem Moment eine Frau ins Stadion eingelaufen, die auch noch unter 3 Stunden dann am Ende ins Ziel gekommen ist, aber auf den letzten 400 Metern so getorkelt ist, dass sie, glaube ich, für 400 Meter was, 6 Minuten oder so gebraucht hat. Ja, genau. Also wirklich nur noch von links nach rechts. Und Catherine Switzer erzählt dann in der Doku, und ich wusste, da werden sich die Medien jetzt drauf stürzen, dass nämlich Frauen doch eigentlich gar keinen Marathon laufen können. Und ja, am Ende das relativ milde abging und ein Freund oder ihr Freund von Catherine Switzer einfach ein sehr schönes Statement gebracht hat und gesagt hat, ja, wir haben den Punkt in unserer Gesellschaft erreicht, an dem Frauen öffentlich fertig sein dürfen und alles geben dürfen und dann eben auch einfach ins Ziel einlaufen und im Ziel zusammenbrechen können, weil sie halt wirklich alles gegeben haben. Und das fand ich irgendwie schön. Das war so ein Sinnbild auch dafür. Ja, vorher durften Frauen eben Gymnastik machen, weil das sah schön aus und das war eben körperliche Ertüchtigung, ohne ans Limit zu gehen. Und ja, da hat sich da dann einiges verändert auch. Definitiv, ne? Aber wenn man sich jetzt vorstellt, dass das dann doch so lange dauert, ne? Von dem ersten Boston-Marathon, das war damals 67, als Catherine Switzer das erste Mal dort gelaufen ist, bis hin zu dem LA Olympischen Marathon in 82, ne, ist wirklich eine sehr lange Zeit. Und wenn man sich überlegt, ist 82 gar nicht so lang her, ne? Also nee, ist schon ein bisschen was her, aber gar nicht jetzt, ne, wenn es um die Sache geht, dann ist das gar nicht so lang her. Finde ich das schon wirklich sehr krass. So ein Statement, der natürlich sehr zutreffend ist, ne, aber dass man das wirklich so ausdrücken muss, ja, ist schon krass, ne, wie die Verhältnisse so damals waren. Ja, total. Also man lernt auch sehr, sehr viel über das Laufen hinaus durch diese Doku. Also ja, das lohnt sich. Ich habe an der Doku noch 2 Sachen, die mir tatsächlich nicht so gut gefallen haben. Und zwar zum einen ist es Nike, Nike kommt da einfach zu gut weg, finde ich. okay, ja, erzähl mal. Ja, also und zwar gerade so in Bezug auf Steve Prefontaine und so die Jahre, wo er ja da wirklich, ne, am Höhepunkt seiner Karriere war. Er hat Nike unterstützt, Nike haben ihn unterstützt. Nike war so ein Start-up Unternehmen, der jetzt irgendwie bei Veranstaltungen so aus dem Wohnwagen heraus irgendwie Schuhe verkauft hat oder, ne, ich weiß nicht, ob sie auch da schon Kleidung verkauft, aber ich glaube in erster Linie erstmal Schuhe, die waren ja vor allem auf Schuhe spezialisiert und haben da auch Läufer unterstützt. Und ja, gerade halt in Bezug auf Prefontaine und so wurde halt sehr gut über Nike gesprochen, was auch vielleicht so in diesem Zeitraum auch gerechtfertigt ist. Aber wenn man sich überlegt, wie sich das halt mit Nike entwickelt hat, bis zur jetzigen Zeit, ne, wo Nike wirklich sehr ins Verruf gekommen ist, gerade so was das Training für Frauen angeht, wie da mit den Frauen umgegangen wird. Und auch Alberto Salazar, ne, so den bekannten Trainer, der jetzt auch da mit Nike involviert ist. Ja, also da muss ich sagen, da kommt mir Nike ein bisschen zu gut weg. Das ist das eine. Und das andere war ja natürlich der New York Marathon 2012. Also ja. Das war wirklich schon beschämend, da zuzuhören teilweise, wie wirklich, also für diejenigen, die das nicht gesehen haben oder nicht mitbekommen haben, 2012 gab es ja große Überschwemmung in New York. Ne? Viele Leute sind ums Leben gekommen, viele Leute haben ihr Dach über den Kopf verloren. Und die Organisatoren und auch der Bürgermeister von New York wollte den New York Marathon durchboxen. Die Leute hatten nichts zu essen, hatten keinen Strom, aber für New York Marathon wurde alles auf die Beine gestellt und da sind die Leute auf die Barrikaden gegangen. Hm. Ja, obwohl ich fand, ehrlich gesagt, die Doku brauchte diesen Part noch hinten raus. Ja, also, ja. Ich habe mich auch geschämt, geschämt in dem Moment, weil auch wirklich, ich meine, klar, man kann es den Leuten jetzt nicht verübeln, die sind ja dann wirklich aus der ganzen Welt angereist und dann wurde der Marathon erst abgesagt. Hm. Und viele Tausende, glaube ich sogar, sind dann trotzdem den Marathon gelaufen, obwohl er abgesagt war. Und haben aber überhaupt nicht bedacht, dass ein paar Kilometer weiter wirklich noch Überschwemmungen sind, Leute noch nicht geborgen wurden, Leute sterben, Leute gestorben sind und haben das halt einfach gemacht. Und das war für mich eigentlich auch so die Message, die ich mitgenommen habe aus dieser Doku, dass ja, dadurch, dass das Laufen so groß wurde, es natürlich eine gute Sache war, weil sehr, sehr viele Menschen auf einmal in Bewegung kamen. Aber die Schattenseite des Ganzen ist eben diese super große Kommerzialisierung des Laufens ist. Genau. Ne, also da wird dann eben ja sehr viel über Geld gemacht und deswegen wurde dieser Marathon dann auch nicht vorzeitig abgesagt. Ja, der wurde auf den letzten Drücker abgesagt, gell? Und, genau, ich glaube so den Tag davor oder so, also wirklich genau, so ganz kurzfristig. Genau. Und ich meine, weißt du, so mit Kritik meinte ich eigentlich, also Kritik an Nike und vielleicht wirklich so ein Fremdschämen, manche Läufer, wie sie sich beim New York Marathon 2012 verhalten haben, beziehungsweise die Interviews mit den Leuten, die da geführt wurden. Ich glaube, da wurden ein paar Franzosen interviewt, die sich fürchterlich darüber aufgeregt haben, dass dieser Marathon abgesagt wurde, dass die jetzt hier sind und sie gefälligst jetzt laufen wollen und was soll das und weißt du, ein paar Straßen weiter schwimmen ja, Leichen von Ertrunkenen. Da habe ich mir gedacht, Leute, also wirklich, ihr habt den Schuss nicht gehört, also das ist wirklich beschämend, ne, und ja. Also ja, also in Bezug auf das Jahr 2012 auf jeden Fall dickes Fremdschämen, was manche Läufer da so von sich gegeben haben. Und man kann das vielleicht sogar zu der heutigen Zeit da gerade so eine kleine Parallele ziehen, gell? Dass man einfach sieht, dass jetzt in unserer Pandemiezeit auch einfach jetzt nicht das Laufen im Vordergrund steht und nicht so dieses, wir müssen um alles in der Welt irgendwie es hinkriegen, dass wieder Wettkämpfe stattfinden. Ich glaube nicht, dass das wichtig ist. Ne? Also ich glaube nicht, dass dieses Jahr Wettkämpfe stattfinden müssen. Also ne, da gibt es wirklich momentan Wichtigeres als jetzt irgendwelche Marathons. Ja, absolut. Ja, da musste ich auch gerade direkt dran denken, als wir drüber gesprochen haben. Ja. Erzähl. Nee, ich wollte dir jetzt eigentlich das Wort überlassen, weil du hast ja von Anfang an schon in die Gruppe geschrieben, so hört bei Minute, weiß ich nicht, 96 oder so genau hin, was die da sagen. Und ich glaube, damit kann man das vielleicht auch ganz gut schließen. Genau, und das ist auch, das ist wirklich so das schönste Teil an der Geschichte, denn nach diesen Geschehnissen von New York 2012 und daraufhin wird da nochmal so ein bisschen die ganze Kommerzialisierung nochmal so näher erläutert, die du vorhin schon mal besprochen hast. Danach wurden wirklich noch ein paar Leute interviewt, die wirklich ein paar sehr schöne Sachen gesagt haben, ne? Wo wieder diese Doku so eine Wende macht und sagt, hier, schaut doch einfach mal so auf das Wesentliche, ne? Kommt zu euren Ursprung zurück, ne? Warum läuft ihr, ne? Und am Ende des Tages heißt es doch wirklich, ne, legt doch mal die Uhr weg, schaut euch eure Umgebung an, ne? Ohne Wettkampf, ne? Mit der Natur. Ich meine, das sind halt so Sachen, die mich persönlich sehr ansprechen. Da hatte ich wirklich Gänsehaut, als ich das wirklich zum Schluss gehört habe. Und da finde ich, hat diese Doku nochmal sehr schönen Abschluss bekommen. Auf jeden Fall. Man sieht dann, also die Leute, die interviewt werden, sind tatsächlich die, die den New York Marathon als allererstes gelaufen sind. Also diese Leute, die sich einmal die Woche getroffen haben und die kriegen dann nochmal das Wort. Und dann ist wirklich ein sehr korpulenter Mann dabei, der da eben auch ein Statement abgibt, der in einer Slow Motion wirklich durch die Wälder dann läuft. Mhm. Ich weiß nicht, ob dich daran erinnerst. Ja, aber ja. Einfach in so halt einem... nackt. Genau. Und aber in so einem schönen Setting einfach, dass man einfach auch denkt, ja, er läuft eben einfach und er läuft immer noch, auch nach so vielen Jahren und es ist genau seins, obwohl er natürlich total langsam geworden ist, aber es ist ihm egal, weil er kann ja noch laufen und das war sehr schön. Ja, finde ich auch, also wirklich sehr gelungener Abschluss. Eine wirklich, wie ich finde, eine sehr guten Doku, die es sich lohnt anzuschauen. Das Ganze geht schon eine gute 1,5 Stunden, ne? Ja. Die Doku, aber wie gesagt, ja, mein Fazit ist auf jeden Fall sehenswert. Schaut euch die Doku an. Wir haben hier bei Weitem nicht alle Aspekte oder nicht alles vorweggenommen. Genau, ja, es gibt noch viele, viele andere Themen und selbst die wir jetzt angesprochen haben, haben wir nicht zur Genüge diskutiert. Also ja, genau. Sehenswert auf jeden Fall. Auf jeden Fall sehenswert. Deswegen in diesem Sinne vielen lieben Dank für die Empfehlung. Ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt, viel gelernt. Sehr schön, so muss es sein. Okay, dann würde ich sagen, mit diesen Worten geben wir zurück an Lukas und Henning. Alles klar, bis dann. Bis dann, tschö. Tschüss. Ja, da sind wir wieder mit unserem nächsten Thema und das wird, sag ich mal, das Hauptthema dieser Episode. Und da bin ich sehr froh, dass Henning gern dabei sein wollte. Henning, du bist gern auch, ja, obwohl im Vorgespräch haben wir uns schon mal ein bisschen darüber unterhalten und du hast gesagt, du bist eigentlich gar nicht so gern drinne am Trainieren, aber nutzt es trotzdem und du nutzt ja bestimmt gewisse Apps dafür. Welche Apps sind denn bei dir omnipräsent, die du zum Sport brauchst? Das ist auf jeden Fall als allererstes ist es die Garmin-App, die mit meiner Uhr und mit meinem Tacho Regenaustausch hat. Dann ist es auf jeden Fall die Strava-App, wo ich meine kompletten Daten dann hochlade. Und für Indoor-Training ist die App, die ich am meisten verwende, Swift. Beim Radfahren sowohl als auch beim Laufen, wenn ich mal im Fitnesscenter laufe. Dann über diesen Foodpot und dann läuft Swift dann nebenbei. Wer es nur vom Radfahren kennt, ähnlich beim Laufen eigentlich auch. Wie sieht es denn bei dir aus, Lukas? Ja, also es hat mich schon sehr gewundert, dass du jetzt Garmin als allererstes genannt hast, weil bei mir ist es auf jeden Fall Swift. Also selbst wenn ich irgendwann mal manchmal auch die Schnauze voller von GPS suchen, dann mache ich einfach Strava an und dann laufe ich halt so damit und ich muss es halt nicht unbedingt sehen, was auf der Uhr jetzt ist oder so. Ja, es natürlich auch Zwift ist natürlich eine App, die man, ja, gerade ich sag mal, für Winterzeiten beziehungsweise auch bestimmt, wenn es mal Lust drauf hat, nutzt. Das ist auf jeden Fall bei mir sehr präsent. Ansonsten muss ich sagen, ist, wie du auch schon gesagt hast, die Garmin-App bei mir noch ein Thema, aber jetzt nochmal hier die Frage an dich, wie sehr nutzt du die denn? Also ich persönlich lade meinen Dinger hoch, dann sagt die mir, kommt die Strava-Mitteilung, dass die Aktivität hochgeladen ist und dann gehe ich darüber und bearbeite das dann da und in Garmin komme ich höchstens mal zurück, um einzustellen, in welchen Schuhen ich gelaufen bin oder so, aber sonst gucke ich da fast gar nicht drauf, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Also bei Garmin kannst du dann auch noch ein bisschen mehr Daten ablesen, was es heißt, dann in speziellen Wattbereichen auch gefahren zu sein. Das finde ich bei Garmin ein bisschen übersichtlicher als bei Strava. Dann hast du auch, Ich laufe mit dem Footbot, der auch Watt misst. Hast du da auch nochmal deine Wattkurven dann angezeigt beim Laufen? Das ist, finde ich, da eigentlich zur Darstellung, um es jetzt vielleicht detaillierter anzuzeigen, finde ich die Garmin-App schon ganz gut. Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich gucke auch hin und wieder mal gerade nach Herzfrequenz. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist oder wie es auch bei den Hörerinnen und Hörern ist. Also ich bezahle für Strava gar nichts. Also ich will mir das gar nicht leisten, weil das, was ich von Strava bekomme, bekomme ich umsonst. Also was ich von Strava brauche, bekomme ich umsonst. Alles andere ist für mich Sachen, die ich persönlich für mein Training nicht brauche. Von daher bezahle ich dafür halt nichts. Und auch für Garmin nicht. Und Garmin ist halt, wie gesagt, für mich einfach nur so ein Tool, das ich benutze, weil ich meine Uhr da habe. Ja, ist ja bei dir genauso mit deinem Fahrradcomputer, den du ja auch darüber laufen hast. Und da gibt es halt vielleicht noch ein, zwei Daten mehr. Aber das ist halt wie so ein Waggonspiel zwischen den zwei Apps, was man halt gerade braucht. Ja, da kann man halt ganz gut ablesen, wie deine Herzfrequenz war oder welches Tempo ich hatte. Gucke ich dann, was ich bei Strava, weil da die Kilometer einzeln aufgeführt sind und so. Das habe ich bei Garmin zwar auch, aber da muss ich erstmal suchen, da weiß ich nicht genau, wo das ist. Was halt Bedienlichkeit ist halt auch ein großer Vorteil von Strava. Ja, auf jeden Fall. Strava ist nicht so überladen und du hast diesen Social Network Aspekt da ja auch so ein bisschen mit drin. Hast du bei Garmin auch, aber der ist ja wirklich nicht annähernd so präsent wie bei Strava, ne? Ja. Vielleicht nochmal hier dazu, wir werden bestimmt jetzt jede Menge Marken nennen, wir werden von keinem von denen bezahlt, wir nennen das hier aus freien Stücken, kann man vielleicht mal dazu erwähnen, denn jetzt gehen wir nämlich ins Eingemachte. Warum sind solche Plattformen wie jetzt Strava und Swift die absoluten Kings, ja? Und ich habe mir mal durchgescrollt, ich könnte es jetzt sogar alle erwähnen, die es gibt in Sachen Laufen, ja, aber brauche ich gar nicht. Ich sage euch einfach, denkt euch jede Marke, die ihr zum Laufen benutzt, jede von denen hat auf jeden Fall eine App, mit der ihr laufen könnt. Ja, das, also, was zum Beispiel auch eine vielleicht der ersten sogar ist, das also habe ich zumindest in meinem persönlichen Umfeld so mitbekommen, ist Runtastic. Ja, das, definitiv, das, ist so das eine, muss ich auch sagen. Das ist so eine der ersten, die man so benutzt hat. Aber kannst du dich noch erinnern, hast du die mal benutzt? Ich habe die ganz am Anfang, ich bin 2015 oder 2014 bin ich angefangen mit Laufen. Und da hatte ich nur eine Stoppuhr, die Herzfrequenz gemessen hat. Musste ich immer umrechnen. Und dann hat ein Arbeitskollege gesagt, er läuft mit Handy und Musik, probier doch mal die Runtastic App. Und dann habe ich die ab und zu dann mitgenommen, habe zwar immer ein Handy in der Hand gehabt, was ich eigentlich relativ selten mache. Und dann habe ich damit angefangen und dann kam ich dann auch so, um die Kurve da zu schneiden, zu meiner ersten GPS-Uhr. Das war nämlich eine Polar und hatte noch die Polar-App auch noch auf dem Handy dann. Genau. Das gibt es nämlich auch für jede Uhranbieter und sowas. Die haben auch ihre eigene App. Auch jeder Smart-Trainer hat auch ihre eigene App. Ja. Also wenn man kann natürlich auch, wir haben jetzt beide einen Wahoo, glaube ich. Die haben ja auch nochmal eine extra App. Ja. Ich habe da auch mal reingeguckt. Ich habe die auch bei mir aufs Tablet geladen. Und ich habe da mal reingeguckt, was ich halt oft ein bisschen, bisschen komisch finde an so App. Vielleicht habe ich auch keine Lust, aber ich finde die immer so ein bisschen unübersichtlich und überladen. Weißt du, so, ich habe da irgendwie meistens keinen Bock, mich dann nochmal da irgendwie reinzuarbeiten in diese ganzen Apps, weil ich weiß ganz genau, ich werde sie nicht nutzen. Ja. Was natürlich ein sehr großer Vorteil von einer App-Plattform wie Strava ist, ist halt, da ist halt jeder. Ne? Das ist halt auch wieder so ein Community-Gedanke. Ja? Man will natürlich auch da sein, wo die meisten sind, sag ich jetzt mal, oder wo deine Freunde sind. Ja? Kenne ich zum Beispiel selber aus dem Gaming-Bereich, ja, wenn du jetzt ganz gerne mal zockst oder so, wenn du zum Beispiel, sag ich jetzt mal, FIFA zockst oder so mit deinen Kumpels, dann musst du natürlich da sein, wo deine Kumpels sind und da sind die meistens auf PlayStation, ja. Ich bin jetzt zum Beispiel nicht so ein Multiplayer, der online irgendwie mit anderen spielt, ich will einfach nur hin und wieder mal eine coole Story spielen und so, ich bin jetzt auch nicht so, dass ich jetzt ständig hier vor der Konsole hocke und da suche ich mir natürlich die raus, die für mich persönlich am meisten präferiere, ja, und das ist halt die Xbox, weil ich die einfach viel umgänglicher finde als eine PlayStation, ne, und, seitdem her nutze ich eigentlich immer die Xbox gegenüber der PlayStation, obwohl Leute, die ich kenne, eigentlich alle auf der PlayStation sind, sozusagen, was ich meine, theoretisch ist das jetzt das Strava der Gaming-Industrie? Weil, ich sag mal, alle Spiele, die wirklich im Multiplayer spielst, also ich kenne so viele Leute, die irgendwelche Shooter spielen, irgendwelche Sportspiele spielen und so, und die sind alle wirklich durchgehend auf PlayStation. Von daher, theoretisch hast du halt schon allein da den Druck auf, ich münze das jetzt mal auf Laufsport oder Ausdauersport, und musst du ja quasi auf Strava präsent sein, weil da alle anderen auch sind. Ja. Kennst du jemanden, der auf Garmin ist? Und da wirklich exzessiv alles auf Garmin hochlädt? Ja. Ja, kenne ich auch. Aber ich weiß gar nicht, wo der ist. Also ich habe den noch nicht mal bei mir auf. Wird das angezeigt, also auf Garmin, wenn er was macht? Ja, ja. Das ist so ähnlich wie bei Strava eigentlich. Du musst dann halt auch eine Freundesanfrage, sage ich mal, schicken. Kannst denn auch Likes geben. Kannst du auch deine Nachrichten drunter schreiben. Siehst auch genau, wo er gelaufen ist, mit welcher Pace. Eigentlich ähnlich wie bei Strava, aber ich glaube, Strava, weil Strava einfach markenunabhängig ist, ne? Ja, das stimmt schon. War vielleicht für mich auch so ein Grund, wenn wir nochmal auf die Runtastic zurückkommen. Ich war da ja auch. Ich habe mich da so vielleicht, also ich habe mich da versucht reinzufuchsen, das weiß ich noch. Aber ich fand das immer so ein bisschen sperrig. Ja, vielleicht war das auch so die Anfangszeiten, aber irgendwie hat mir das nicht so zugesagt, wie was man da alles sehen konnte. Es war auch ein bisschen wenig. Da war es mir auch ein bisschen zu überladen mit den ganzen Sportarten, die man da hatte. Ich glaube, ich weiß nicht, ich musste das, glaube ich, noch extra, weiß gar nicht mehr, wie ich das hochgeladen habe. Ich glaube, ich hatte da damals so eine Unteruhr, die musste ich dann extra auf Rechner hochladen und das nochmal extra auf Runtastic, irgendwie, ach, keine Ahnung. Das war damals, meine Freunde hier, war das alles noch viel schwieriger, Sachen hochzuladen. Ich hatte auch noch einen grauen Gameboy, glaubt man's? Ja, ich hatte auch einen. Ja, auf jeden Fall, bin ich irgendwann rüber zu Nike, ja, weil ein paar Kumpels von mir gesagt haben, hier Nike, probier das mal aus, ganz cool. Ja. Da war ich eine Zeit lang, ich fand es eigentlich ganz cool, aber irgendwie war es jetzt auch nicht so, dass ich was von anderen Leuten gesehen habe, dass die da präsent sind und sowas. Und da sagst du halt auch was mit den Marken unabhängig. Ja. Wer ist denn auch sein ganzes Leben, sag ich mal, an eine Uhr gebunden? Ja? Also ich hatte schon verschiedene Uhrenmarken. Ich bin jetzt momentan bei Garmin, kann ich auch so sagen, weil mir das, ich bin jetzt auch nicht jemand, der sich dann, keine Ahnung, die nächste Generation erkauft oder sowas. Also ich laufe die so lange, bis ich sage, jetzt habe ich keinen Bock mehr drauf, oder bis sie kaputt ist. Ja, das ist dann, aber bis ich da keinen Bock mehr drauf ist, das dauert halt noch ein bisschen. Von daher bleibt es erstmal bei Garmin, und das ist halt auch ein Vorteil, ja, du lädst das hoch und das wird direkt weitergeladen. Ja. Ich kann zum Beispiel von Strava, wenn ich da was hochlade, nicht auf Garmin hochladen. Nee. Also ich habe das schon mal versucht zu installieren, das geht gar nicht. Also so zu connecten. Ich habe es nicht versucht, weil ich das, da ich auch gar keine Geduld für habe. Ich habe Strava eigentlich auch relativ spät erst entdeckt und habe da jetzt auch gar nicht so viele Leute. Ich verfolge da ein paar Profis und dann habe ich noch ein paar Kumpels drinne. Ich habe relativ wenig Unbekannte, wenn du die Profis mal außen vor lässt, ne, die man so ein bisschen verfolgt. Ja, das ist halt auch ein großer Vorteil, glaube ich, von Strava. Hast einen sehr guten Punkt, dass man da halt auch viele Profis beim Training beobachten kann und so. Das habe ich zum Beispiel sehr spät für mich entdeckt. Ich bin auch nicht so, dass ich jetzt mal gucken muss, was ein Sebastian Kienle zum Beispiel gerade trainiert hat oder sowas. Das ist dann, finde ich, dann auch immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, was sie dann öffentlich stellen und so. Klar kannst du denen, sag ich mal, den Norwegern folgen, die machen das ja eh alles öffentlich, das ist vielleicht dann ein bisschen interessanter, weiß ich nicht. Aber ja, es ist halt ein cleverer Schachzug, weil, wie gesagt, ich habe ja, wenn ich jetzt über Zwift fahre, wo wir gleich nochmal zu kommen, lädt das ja direkt auch auf Strava hoch. Aber ich hätte das auch gerne, ganz gerne bei mir auf dem Garmin drauf. Das geht. Aber ich habe das noch nicht, ja, man kann irgendwie Zwift mit Garmin verbinden, das habe ich schon mal gesehen, aber ich kriege das irgendwie nicht hin. Ja, genauso wenig kann ich dann über Zwift die Einheit, die sie hochlädt, auf Garmin rüberschicken. Das geht zum Beispiel auch nicht. Ja, das ist irgendwie, also natürlich könnte mich vielleicht dahinter klemmen und das wirklich, wenn ich es unbedingt wollte, aber wie gesagt, das ist halt sowas. Ich nutze diese Garmin-App eigentlich nur zum Hochladen und dann gehe ich halt weiter auf Strava und dann kannst du halt schön gucken, was deine Kumpels und denen du folgst, machen. Ja, vielleicht auch ganz interessant, was sie zum Beispiel tun. Ja, ich bleibe auch ganz gerne mal stehen und gucke mir dann halt auch mal genauer an, wenn Leute was machen, was echt krass ist. Ja, finde ich auch immer ganz interessant. Und ich finde das einfach schön und übersichtlich bei Strava. Ja, ein großer Pluspunkt von denen gegenüber anderen Markengebundenen. Ja, da musst du dich halt auch mal fragen, was passiert denn mit deinen Daten, wenn du halt nicht, wenn du dann halt nicht mehr bei der Marke sein möchtest. Hm. Ja. Gut, dann lass uns doch mal rüber zu Zwift kommen, weil ich finde, Zwift hat die meiste Konkurrenz. Ich kenne keinen, der jetzt sagt, komm mit rüber auf Be Cool. Zum Beispiel ein gutes Konkurrenzprodukt, das eigentlich von den Tools her sogar, finde ich, besser ist als Strava. Weil du kannst nämlich in einer digitalen Welt fahren und du kannst auch in einer aufgezeichneten Welt, sage ich mal, fahren. Okay. Also man kennt ja die Videos, wo sie Strecken abfahren, die schon mal echte Strecken abfahren. Und das ist sozusagen das Video, was du siehst, wenn du fährst, siehst du halt immer das Video dann. Aber da gibt es halt auch eine virtuelle Welt. Also ich benutze das nicht, so muss ich zugeben, aber ich habe mir in den vergangenen Tagen mal ein paar Videos angeguckt von verschiedenen Softwares und das wird dann K und Doppel-O-L geschrieben. Da kann man gerne mal reingucken und zieht euch das mal rein. Es ist interessant, was ich aber bei dieser App schon sehr störend fand, allein beim Zugucken, die hakt. Die hakt selbst bei der Simulation, hakt die immer wieder mal. Und ich glaube, du fährst alleine, oder? Wenn du die Strecken jetzt abfährst, oder? Ja, ich glaube, das Problem ist, dass Zwift den schon so weit in den Rang abgelaufen hat, dass da keiner mehr rübergeht, so großartig, weil die meisten Leute einfach nicht mehr die haben sich jetzt für ein Produkt entschieden. Ja, ist vielleicht auch eine gewisse Antwort auf die Frage, warum manche Plattform der King ist sozusagen oder die Königin, wenn man das so möchte. Auch was ich gesehen habe, sind die mit mehreren Leuten da gefahren, aber du fährst da halt wirklich fast alleine, weil es einfach leer ist. Ja, du hast mal bei so einer Live-Session, sag ich jetzt mal, hast du da 10 Leute fahren oder so. Ich fahre manchmal auf der Gegenfahrbahn, weil so viele bei Zwift unterwegs sind. Mhm. Ja. Kommen wir zu einer ganz interessanten App, die ich jetzt die Tage kennengelernt habe. So bin ich auch ein bisschen drauf gekommen. Ja. Ich habe mir schon jetzt mir so ein bisschen, hast du vielleicht auch die Ironman-Übertragung von den Virtual Racen dir mal angeguckt. Da gibt es eine App, die sie nutzen, die heißt Rouvy, also R-O-U-V-Y wird es geschrieben. Und die funktioniert nämlich auch so, dass man in einer richtigen Welt fahren kann, also auf echten Strecken oder halt auch in einer virtuellen Welt, habe ich gesehen. Und ich glaube, bei den Ironman fahren die in einer virtuellen Welt, oder? Sind die nicht sogar ein Stück von der Kona-Strecke gefahren? Ich glaube, es ist nämlich so, dass du ein virtuelles Männchen hast in einer echten Welt. So läuft das, glaube ich. Oder so. Mhm. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ich müsste das jetzt nochmal aufmachen, aber ist jetzt vielleicht auch nicht ganz so wichtig, aber es ist diese App. Ich habe mir die mal angeguckt, ich habe mir ein paar Videos angeguckt und es ist echt interessant. Also es ist gar nicht so, so schlecht. Ja? Die kostet 8 bis 12 US-Dollar. Kommt dann, glaube ich, darauf an, was du alles nutzen möchtest. Ich glaube, die kostet umgerechnet irgendwie 10 oder 12 Euro. Da kannst du aber mehrere Accounts sogar anlegen, habe ich gehört. Oder habe ich mal irgendwo gelesen. Das ist zum Beispiel so eine App, wenn jemand mal eine Alternative sucht, wenn jemand aber mal keinen Bock hat, auf Strava zu fahren, einfach mal was Neues ausprobieren will, würde ich denn das echt ans Herz legen, weil ich das eigentlich echt ganz cool finde und ich werde auch eventuell, vielleicht können wir mal eine zweite Folge dazu zu machen, wenn Interesse von den Zuhörern und Zuhörern besteht, würde das sogar beides mal testen. Also gerade Be Cool, ja, weiß ich nicht, ob die sich großartig durchsetzen, weil wie gesagt, diese Übertragung, könnt ihr das gerne mal machen, mal bei YouTube angucken. Be Cool Test. Und allein das schon zu sehen, wie das ruckelt, ja, das fand ich sehr, sehr störend. Und ich glaube, wenn du schon während der Fahrt da bist und es ruckelt, dann das nervt dich schon. Ne? Und ich muss sagen, da läuft für das, was Zwift Leuten, die da am Tag verteilt fahren oder auch während deiner Session fahren, läuft das einwandfrei. Also überhaupt kein Ruckeln, gar nichts, oder? Und da sind manchmal find ich auch. Tausende von Leuten unterwegs. Oh, heute hatte ich auf der Companion-App geguckt, weil es ja auch geregnet hat, ob ich fahre. Da waren Also 16.50 Uhr waren 18.000 Leute gerade am Zwiften. Mhm. Vor allem, man sagt ja auch, man fährt nicht mehr virtuell, sondern man zwiftet. Ne? Ja. Das ist schon so ein Pseudonym geworden, dass man... Das ist genauso, wie du sagst, google doch. Ja, genau. Genau, das ist... Man zwiftet, man fährt nicht mehr virtuell, sondern man zwiftet. Ja. Man becoolt ja auch nicht, sondern man... Ne? Ja, aber da sagst du echt was, das ist echt interessant. Bock auf Zwiften heute, das ist echt schon so, das heißt nicht, ja, komm, wir fahren virtuell, nein, wir zwiften, ja, das ist schon, hast du recht, das ist, ja, ich glaube, diesen Platz wird sich das nicht mehr streitig machen, vielleicht wird Ruby oder so, wenn die jetzt mit Iron Man ein bisschen kooperieren, ein bisschen den Leuten, den... Die können das nur über den Preis, den Rang ablaufen, oder? Schwierig, also wenn du ein gutes Produkt hast, Zwift kostet so um die 15 Euro im Monat. Ja, kann man ja mal hier sagen. Ruby ist auf jeden Fall günstiger. Und Ironman-Athletinnen und Athleten fahren ja wirklich eine Strecke, die es wirklich gibt und die sie wirklich schon mal gefahren sind in einem Rennen. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, das war das Boulder-Rennen, was sie gefahren sind, wo ich geguckt habe. Und ich habe dazu ein Interview mit Patrick Lange gehört und der sagte, ja, da könnte man noch ein bisschen dran arbeiten. Es wäre jetzt, es ist jetzt nicht 1:1 vergleichbar, wenn du die Strecke selber fährst. Ja. Aber es ist eine Alternative zu sagen, als Athlet, ich will das Rennen nächstes Jahr machen, ich teste die Strecke schon mal, um mich an die Strecke zu gewöhnen. Ich weiß nicht, wie du bist, aber wenn ich jetzt zum Beispiel hier bei mir in der Nähe einen Wettkampf habe und ich könnte da hin und mal die Strecke ablaufen, weil ich weiß, wo sie langläuft, dann würde ich das sogar machen, weil ich einfach dann ein besseres Gefühl habe. Och, nö, so einer bin ich eigentlich nicht. Okay. Ich lasse mich gerne überraschen, gerade also so beim Laufen, wenn ich weiß, ich habe da 1800 Höhenmeter vor mir, auf, weiß ich nicht, Marathon, dann weiß ich, es geht halt hart bergauf. Beim Radfahren würde ich es nicht machen, weil dann, ich bin so ein Schisser in den Abfahrten. Ich weiß, bergauf, muss halt bergauf fahren. Aber wenn ich merke, dass die Bergabpassage relativ viele Kurven hat und ich kenne die Strecke vorher schon, würde ich da, glaube ich, viel, viel vorsichtiger runterfahren. Hm. Ne? Hm. Weil wenn du im Wettkampfmodus bist, schaltest du ja manche, oder sind ja, da schaltest du ein paar Synapsen ja einfach mal aus. Ne? Und dich schon. Kennst du ja aus Portugal. Ja, das stimmt ja. Ja, stell mal vor, du wärst die Bergabpassagen vorher ein, zweimal runtergefahren, langsamer, ob du dir dann genauso runtergekachelt wärst. Weißt du, wenn du weißt, dass es da auf einmal ganz schön eng wird hinter irgendeiner Kurve, ne? Mhm. Ja, weiß ich nicht. Also ich habe es schon ganz gerne, wenn ich weiß, wie es da runtergeht, dann kann man es einfach besser einschätzen, als jetzt mich da blind drauf zu verlassen, wie die Strecke ist. Also ich mache das ganz gerne. Aber ich habe hier nochmal zwei Sachen rausgesucht. Und zwar die Tax Cycle App. Schon mal von der gehört? Oh, ich habe vorher eine Tax-Rolle gehabt und habe es damit versucht. Ich bin wahnsinnig geworden. Ich hatte auch einen Tax Smart Trainer, aber nicht, wo du das Hinterrad ausbaust, sondern wo du es einspannst, also eine wirkliche Rolle. Ne? Und ja, ich bin vorher halt immer nur über einen Tacho gefahren, weil der Tacho halt, oder das Handy hat einwandfrei funktioniert, konntest den Widerstand einstellen und sowas, ne? Hat gepasst. Und dann dachte ich mir, okay, dann lädst du dir doch einfach mal diese Tax-Software runter, dass du damit mal fahren kannst. Und ich weiß gar nicht, ob die was kostet. Irgendwie hatte ich dann aber irgendwie so ein Code oder sowas. Naja, keine Ahnung. Dann habe ich mir dann auf jeden Fall nochmal so ein, ANT Plus Stick geholt. Den brauchte ich dafür. Habe mich gefreut, als er ankam. Alles angestöpselt. Rechner hat den Stick erkannt. Das Programm hat aber die Rolle nicht erkannt. Super. Ja. Wenn das nicht bei mir auf Anhieb funktioniert, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich auch gar keinen Bock auf das Produkt. Und das war bei Zwift mega einfach. Egal, ob jetzt mit ANT Plus oder über die App mit dem Smartphone oder mit dem Tablet. Reingesteckt, draufgesetzt, konntest du auswählen. Mein Brustgurt, dann konnte ich auswählen, habe ich einen Smart Trainer oder habe ich verschiedene, also dass ich nur eine Rolle habe, ein Wattmesser und. Habe das angeklickt, alles super funktioniert. Top. Ja, ich wollte zur Tax-App, vielleicht kommst du da drauf, aber bei dir hat es ja noch nicht mal funktioniert. du kannst natürlich, wie du sagst, die Rolle an den Rechner anschließen und da gibt es halt echt Videos auch, ja, aus ganz Europa. Zum Beispiel habe ich da eine entdeckt im Schwarzwald, ja, oder in Yorkshire kannst du fahren, kennt man ja eventuell aus Zwift. Die musst du dir aber vorher runterladen, die sind so zwischen 1 bis 3 Gigabyte, ja. Und du darfst ja einen Film pro Tag runterladen. Wenn du jetzt nur eine Einheit machst oder so, dann ist das ja okay. Fand ich schon krass, weil vielleicht klappt es ja auch nicht bei jedem direkt so. Weißt, dann musst du quasi, weißt du schon eine halbe Stunde vorher, du willst jetzt fahren, dann musst du das Zeug schon mal runterladen, weil nicht jeder hat eine richtig schnelle Internetleitung, um das runterladen zu können. Aber die größte Frechheit, finde ich, wenn du das über das Tablet machen möchtest, dann zahlst du für jeden Film nochmal 12 Euro. Okay. Ja, und in dem Video, was ich mir dazu angeguckt habe, das hat der Typ dann auch erklärt, was da alles so ja, Großartiges vorhanden ist bei der App. Da hat er nämlich auch gesagt, wie man sieht halt gar keine Leute. Ja, du fährst einfach wirklich einfach eine Strecke. Und das so, könntest du auch direkt draußen fahren, sagen wir es mal so. Da gibt es auch zum Beispiel von Elite gibt es auch so eine App. Da musst du halt auch für die Videos nochmal extra zahlen. Von daher, ja, das sind halt so Sachen, weiß ich nicht. Es ist halt vielleicht ganz interessant, aber heutzutage vielleicht ein bisschen veraltet, das sowas anzubieten mit dann nochmal bezahlen für extra Live-Videos. Ja. Also das finde ich nicht. Finde ich, ja, wird sich einfach wahrscheinlich auf Dauer nicht durchsetzen. Ich bin sogar auf Apps gestoßen, die einfach gar nicht mehr vorhanden waren. Ja, die haben dann schon eingestellt, ihr Betrieb eingestellt. Fand ich auch ganz witzig. Habe ich bisher noch nie gelesen, aber normalerweise läuft das immer so nebenbei noch. Aber lass uns doch mal zum Platzhirsch schlecht hinkommen. Ja. Was fasziniert dich denn so an Zwift? Also ich muss sagen, erstmal die Einfachheit. Mhm. Das hat mich wirklich überzeugt. Dieses Plug and Play, dass es wirklich sofort losgeht. Okay, du musst dir halt eine App runterladen, auch auf deinen Rechner. Das ist wirklich selbsterklärend. Ich bin auch nicht so der Computer-Nerd und das war für mich total easy. Aufs Tablet und Smartphone App runterladen, Account erstellen, bupp, fertig. Und das kann einfach jeder. Also jeder hat schon mal irgendwo sich registriert. Ja. Genau, jeder, der eine E-Mail-Adresse sich selber irgendwo anlegen kann, kann auch diesen Account sich machen. Um mal kurz die Einfachheit wirklich zu erklären, ist, wir haben ja dieselbe Rolle. Bei mir war das einfach so eingestöpselt, also den Strom der Rolle sozusagen eingestöpselt, dann war sie an, dann hast du das Tablet sozusagen die App gestartet, dann haben die sich sozusagen über Bluetooth connected und das war's. Fertig. Ja. Das war die ganze Synchronisation. Ja, definitiv. Und das war richtig, richtig super, muss ich sagen. Das war, also ich hatte, glaube ich, noch nie bei irgendwas anders, dass es so leicht war. Mhm, das stimmt. Das geht wirklich leicht von der Hand. Aber was gefällt dir denn noch so an Zwift? Also ich finde, dass du dir selber Trainings erstellen kannst, das finde ich super. Gerade wenn du jetzt Intervalle fährst. Nicht jeder hat ja ein Wattmesser an seinem Rad. Aber und draußen kannst du auch nicht immer, 10 Minuten 250 Watt vielleicht fahren, weil dann irgendwelche Ampeln kommen oder Verkehr oder ne, worauf du halt auch achten musst. Oder du fährst auf einmal bergab. Und das finde ich bei Zwift eigentlich, wenn du wirklich kleine, knackige Einheiten hast, die so von einer Stunde oder anderthalb sind, finde ich Wahnsinn, die auf Zwift zu fahren. Weil du hast halt wirklich eine optimale Trainingssteuerung. Und dann halt über den Winter sitzt du halt auch auf dem Rad, ne? Weil sonst saß ich nie auf dem Fahrrad im Winter, ne? Mhm. Und ich muss auch dazu sagen, mich stört es auch nicht, dass ich auf Zwift mal 3 Stunden sitze und fahre. Ja, vor allem kann man da schon was nebenbei auch machen. Also ich weiß nicht, wie es bei dir geht, aber ich gucke auch mal schon Serien, während ich auf dem Handy es nebenbei laufen, weil ich weiß ganz genau, das ist eine Strecke, die, keine Ahnung, schon 1000 Mal gefahren, aber wie du auch sagst, also ich kann da auch Stunden verbringen, ohne dass mir wirklich großartig langweilig wird. Also ich bin jetzt, glaube ich, letzte Woche, Samstag oder Sonntag, habe ich meine lange Radausfahrt habe ich geswiftet. Bin 2,5 Stunden gefahren und bin dann auch die ersten 2:10, weil es wirklich gut lief und die Strecke war auch flach, das war so ein Group Ride, glaube ich, oder sowas, und das war eine gute Gruppe, bin ich in 2:10 90 Kilometer gefahren. Krass. Und da habe ich mir schon, ja, das geht natürlich nur virtuell, da muss man sich lösen, dass man das auch auf der Straße kann, weil jede Kurve wird halt durchgeballert, ne? Ja. Du trittst da weiter, du bremst nicht ab. Wenn du vor der Kurve mit 50 Sachen anfährst, fährst du durch. Ne, das verwechseln halt auch viele. Ne? Ja, oder fährst halt alte Swift runter mit. Wenn du dann nochmal zusätzlich reinlatscht, hast du auch 100 km/h mal kurzzeitig drauf. Ne? Also da würde bei mir der Kackstift würde so weit rausgucken. Ne? Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das würde ich niemals machen. Ne? Ja. Aber so auch so, was du gerade sagst, alte Swift, ist geil zu fahren, sowas einfach. Ja. Ne? Dass du am Stück mal die Höhenmeter hast. Du hast die frische Luft nicht, du siehst die Wand nicht, wo du reinfährst. Aber wenn du die Alp du Swift hochgefahren bist, weißt du doch schon, dass du auf, 17 Kilometer oder wie lang das Ding ist? Ja, circa. 1200 Höhenmeter gefahren bist, ne? Du merkst es schon, dass du dicke Beine hast, ne? Weil du mit dem Smart Trainer, also finde ich super. Also es ist echt, und es macht auch Spaß. Und Lukas und ich sind auch schon das ein oder andere Mal zusammengefahren und dann wird schön Discord eingeschaltet und dann ist jetzt nicht hundertprozentig, als wenn wir nebeneinander fahren würden, aber wenn wir uns das in Windschatten besser, ab... Weil wir können uns unterhalten. Das stimmt. Genau, wir können uns unterhalten. Das kannst du beim normalen Radfahren, wenn du schneller als, ich sag mal, 25 km/h unterwegs bist, nicht so gut. Das aber das ist zwar virtuell, aber dennoch sind wir dann halt auch zusammengefahren. Und das, finde ich, ist eigentlich eine ganz gute Alternative. Ne? Auch jetzt gerade so zu diesen Corona-Zeiten, glaube ich, ist das schon das Trainingsmedium, was, glaube ich, doch jetzt bei den Triathleten wirklich sehr, sehr stark genutzt wird. Ja, auf jeden Fall. Vor allem, ja, auch gibt ja auch Profi-Triathleten, die das nutzen, um die Gefahr eines Unfalls zu vermindern. Ja, denke Lionel Sanders, der das ja wahrscheinlich komplett nur nutzt, wenn er nicht noch was anderes nutzt, aber dazu hören wir gleich auch nochmal. Ja, also das kann ich auf jeden Fall alles unterschreiben, was du da gesagt hast, aber was ich noch dazu sagen kann, ist, es gibt auch Strecken, wie hier zum Beispiel London, wo ich selber schon mal war, wo mir einfach Ecken auch bekannt vorkommen. Es ist zwar eine gezeichnete Welt, sage ich jetzt mal, eine virtuelle Welt, ist jetzt nichts Reelles oder sowas, aber die Strecken sind trotzdem die, wenn man jetzt am Big Ben vorbeifährt oder sowas, das ist so da, wie es ist. Ja. Genauso wie jetzt, wo ich Tour de Suisse gefahren bin, da gab es ja noch Bologna und da war ich ja halt auch schon mal. Da bin ich an Ecken, an zwei, drei Ecken vorbeigefahren und so, ey, das kenne ich doch, da war ich ja auch. Ja, das ist echt cool. Natürlich, das dicke, dicke Plus ist einfach diese ganze Community da, ja. Also vor allem mit euch zu fahren, Adrian oder mit dir oder, also ich kenne, glaube keinen, der wirklich irgendwie mit einem Smart Trainer unterwegs, der nicht Zwift fährt, ja. Also wenn die Leute sagen, ja, sie haben keinen Zwift, dann haben sie auch keinen Smart Trainer meistens. ja, das ist halt echt wirklich, wirklich cool gemacht und der Rang wird dann wahrscheinlich wirklich nicht mehr abgenommen werden. Zu den Rennen sind wir ja noch gar nicht gekommen, aber gut, wir müssen jetzt auch nicht so groß werden, aber siehst ja, die Rennen kannst du ja auch da schön mitmachen. Aber wenn du jetzt so eine Gruppe hast von 10 Leuten, sag ich jetzt mal, die jetzt vielleicht keinen Bock auf sowas haben, dann kannst du natürlich auf andere Plattformen ausweichen, da hast du halt keinen, der dich nervt, sagen wir es mal so. Vor allem Nerven finde ich in letzter Zeit immer manche Cheater da einfach. Also ich war zum Beispiel heute, war ich eine Runde laufen mit meiner Freundin, da hat es aber so geschüttet, dass ich alleine die zweite Runde sozusagen nicht mehr gemacht habe. Dann bin ich halt, habe ich gesagt, dann gehe ich halt nochmal auf die Rolle. Habe ich gesehen, dass Richmond zur Verfügung steht und dann bin ich halt da mal eine Runde gefahren und also ich sag mal so, ich weiß nicht, wie lange du für Richmond für die größte Strecke, für die fast 17 Kilometer brauchst? Also ich habe jetzt heute, sag ich mal, 29 Minuten gebraucht. Ja, aber ich bin jetzt aber nicht, keine Ahnung, ich bin jetzt auch nicht all out gefahren oder sowas. Ich wollte einfach nur mal noch ein bisschen die Beine vertreten und sowas. Der Schnellste hat 19 Minuten gebraucht, ja. Aber es war einer dabei, der hat 6 Minuten gebraucht für die gesamte Strecke. Und sowas finde ich, also ich weiß nicht, ob Zwift da noch gar nicht... Das sind irgendwelche Bots, glaube ich, die da rumdüsen. Weiß ich nicht, ob das Bots sind oder. Natürlich geht das nicht, aber ich weiß nicht, ob welche Tricks die anwenden, dass die sich dann viel leichter machen oder keine Ahnung, dass die da vorbei. Der Typ hat mich zweimal überholt. Ich habe den zweimal, du siehst, der hat jedes Trikot geholt, was wir natürlich auch nochmal ansprechen müssen, sind die Trikots, ja, wie die Sprintwertung, die Bergwertung, ja, wenn du Alpe de Suisse hochfährt. Und ich finde, als ich angefangen habe, fand ich das ein großes, großes Plus davon, weil ich einfach Spaß hatte, an den Stellen wie jetzt 200 Meter einfach mal richtig Gas zu geben. Ja, das macht einfach auch Laune. Aber wenn du dann solche Arschlöcher dabei hast oder von mir aus auch Bots oder sowas, die dir den ganzen Spaß auch nehmen, da jetzt mal mitzusprinten, dann, ich bin heute auch nicht mitgesprintet. Das, wenn du siehst, dass der für die 200 Meter 3 Sekunden gebraucht hat, was willst du denn da sprinten, wenn alle anderen 14 Sekunden brauchen? Also. Ja, ich verpasse sowieso die Sprintwertung und sowas alles immer. Ich mache das ganz gerne, ja. Bergwertung habe ich selten, hole ich selten, aber Sprint finde ich immer ganz cool. Aber wollen wir ganz kurz nochmal zu einer anderen App kommen, denn wenn Zwift der König ist, gibt es nämlich neben dem König noch eine Königin und da würde ich behaupten, das ist Training Peaks. Hast du damit irgendwelche Erfahrungen? Ich hab mir Training Peaks mal runtergeladen als App, hatte dann auch irgendwie für 6 Wochen so ein diese Premium-Version und da musst du ja zahlen, auch nicht wenig für Training Peaks. Ne? Mhm. Ich denke mal, dass es in Bereichen des Online-Coachings, das ist auf jeden Fall die Nummer 1 Training Peaks. Ne? Ja, da hast du ja halt auch, wenn du jetzt da, wenn du jetzt virtuell fährst, hast du da einfach nur die Hard Facts. Ja, da hast du, keine Ahnung, wenn jetzt, wenn du jetzt einen FTP-Test machst, ja, dann siehst du halt, wie die Kurve hochgeht oder sowas. Sowas kenne ich gut aus dem Fitnesscenter, ja, wenn du jetzt auf die, wie heißen sie? Spinnings. Die Spinning-Rase, dankeschön. Wenn du auf den fährst und dann hast du ja auch so eine Anzeige, wann es dann hochgeht, wann es schwerer wird und so. Daher kenne ich das. Und so ist halt auch ein bisschen Training Peaks, ja, dass du dann wirklich da die harten Fakten einfach nur siehst, wie viel du trittst, wie viel Watt du hast, wie viel, ist halt wirklich was für Nerds, glaube ich, für die ganz harten Statistiker, die das nutzen wollen. Da ist halt gar kein spielerischer Aspekt. Und das ist halt bei Zwift auch vielleicht ein guter Punkt, ist halt, dass ich glaube, viele von uns sind einfach auch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, wie so Kind geblieben, wie so vielleicht kleine Gamer. Und da ist Zwift einfach noch das Beste, so, weißt du. Ich kann mir vorstellen, auf so einem echten Kurs in einem richtigen Live-Video zu fahren, ist vielleicht ganz interessant. Ich finde, bei Zwift hast du einfach einen hohen, hohen, hohen Wiederfahrwert der Strecken. Ich kenne viele Strecken schon sehr gut und trotzdem fahre ich die ganz gerne. Ja, ich kenne auch ein paar Strecken, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich gucke da immer relativ wenig in den Bildschirm rein bei Zwift. Deswegen verpasst du auch immer die Sprints, Mann. Ja, ja, genau. Weil entweder höre ich halt wirklich Mucke. Oder wie du auch sagst, ich gucke mir irgendeinen Film an oder Serien. Und wenn ich im Rennen bin, dann gucke ich immer nur rechts auf die Karte, auf diese kleine, wann denn die nächste Steigung kommt. Weil da siehst du ja diese Sprintwertung und sowas alles gar nicht, wenn du in so einem Rennen bist. Deswegen weiß ich das meistens gar nicht. Aber es macht wirklich schon richtig Spaß. Und ich finde, dass Swift ist halt auch nicht zu nerdig, weil du hast danach, steht zwar, wie viel Watt du im Schnitt getreten hast, ne? Wie viel Kalorien du verbrannt hast, Geschwindigkeit, die Länge, aber auch wie viel Pizzastücke du zum Beispiel verbrannt hast oder jetzt essen könntest, weißt du? Ja. Solche Sachen. Und dann hast du halt auch viele Smileys immer und diese komischen Ride-On-Dinger und so. Aber was Swift finde ich so krass, dieses Draft, ne? Als ich diese 90 Kilometer in 2 Stunden 10 gefahren bin, war ich so in der Gruppe irgendwie, als ich dann nach diesen 2 Stunden oder danach, war ich so ungefähr auf dem 10. Platz von 300 Leuten oder so. Das war ja eigentlich auch nur so ein Group Ride. War aber vorher unter den ersten 3. Das war eine richtig gute Gruppe, so 10 Kilometer lang. Da ist mir meine Trinkflasche runtergefallen, ne? Und wenn du halt ein bisschen länger fährst, brauchst du ein bisschen Flüssigkeit. Da musste ich aus dem Pedal klicken, quasi anhalten, absteigen, die Trinkflasche nehmen, die wieder auf den Tisch stellen. Glaubst du, ich habe geschafft, an diese Gruppe wieder ranzufahren? Natürlich nicht. Die waren irgendwie, weiß nicht, 15 Sekunden weg und der Abstand wurde immer größer. Und ich war dann so 5 bis 10 Kilometer alleine unterwegs, habe mich die anderen eingeholt. Ne, dieser Windschatten-Modus bei Swift ist riesengroß, wenn du da wirklich in so einem Pulk bist. Ja, das kann ich bestätigen. Also manchmal denkst du dir auch krass, wie die da abgehen mit Windschatten und so. Ich hatte gerade, wo du gesagt hast, dass deine Trinkflasche runtergefallen ist, da wollte ich dich gerade fragen, ob es virtuell war. Nee, ich muss sagen, ich gehe dir ja auch so, weil der Fahrtwind ja fehlt. Du hast ja gesagt, Ventilator anstellen. Kriegt man ja auch Schweißtropfen und ich glaube, die Schweißtropfen, die da oben rechts immer angezeigt werden, sind nicht annähernd so viel, wie ich in einem Rennen verliere, glaube ich. Ja. Oder auch wenn du normal fährst, wenn der Puls bei mir hochsteigt, das ist wirklich echt krass. Das kenne ich so gar nicht. Ja, ich verstehe, was du meinst. Das ist schon wirklich krass, was man da so wegschwitzt. Ich habe auch schon mal überlegt, hier auf den Balkon zu gehen bei mir und da mal zu fahren, aber bisher war es noch ein bisschen zu fresh, das zu machen. Aber kleiner Funfact, weißt du, warum das Männchen, was du da, was vor dir oder dein Avatar ist, warum es trinkt? Damit es dich daran erinnert, dass du auch was trinkst. Ne? Genau. Krasse Erfindung sozusagen, beziehungsweise so an so Kleinigkeiten gedacht haben, weil ich, weißt du, wie oft ich den Typen trinken sehe und denke, oh, jetzt kannst du echt mal einen Schluck nehmen, so, weißt du? Das ist echt ein richtig cooles Gimmick, was viele auch gar nicht wissen, warum der das wirklich macht. Ja, aber du dehydrierst da sonst wirklich drauf, ne? Das stimmt. Ja, vor allem, wenn du dir das vergessen hast, die Trinkflasche bereitzustellen, dann kannst du wirklich aufhören, weiterzufahren. Ich will jetzt mal ganz kurz, kommen wir langsam mal zu Ende, mal hier so vielleicht die Frage stellen, haben wir die Frage beantwortet, warum die Strava und Zwift die Kings der Kings sind sozusagen? Also ich persönlich kann mir nicht vorstellen, von Zwift wegzugehen, obwohl es auch nicht gerade günstig ist. Aber du kannst mir vielleicht mal die Bestätigung geben, gibt es denn beim Laufen, das heißt, ist ja quasi integriert, also du läufst oder du fährst Fahrrad, aber das ist ja dann im selben Account mit drin. Du bezahlst jetzt nicht extra fürs Laufen. Für das Laufen kannst du sogar umsonst. Also wenn ich jetzt nur laufen würde, dann würde ich so gar nicht bezahlen. Es war am Anfang, dass es kostenlos ist. Ich weiß nicht, ob es immer so ist. Aber ich muss sagen, das ist auch das Laufen macht eigentlich schon Spaß. Aber wenn du halt nur Musik im Ohr hast und guckst nur aus dem Fenster, ist es auch öde. Hast du aber, sagen wir mal, dein Pad dabei, stellst es auf, läufst darüber, dass du da alles siehst, macht es doch schon irgendwie ein bisschen mehr Spaß, weil doch so ein bisschen das Gefühl aufkommt, als wenn du wirklich laufen würdest, ne? Ja, stimmt schon. Ja, also man kann so zusammenfassen, beide Apps haben den Vorteil, ja, narrensicher sind zu bedienen. Ja, gerade wie wir schon ausgeführt haben, dass bei Zwift dieses, also ich habe auch gedacht, oh Mann, mal gucken, wie das jetzt hier mit dem Synchronisieren wird und sonst was und Account erstellen und ja, du synchronisierst, so, dann kommst du in deinen Bereich sozusagen, wo du dir was aussuchst, wo du fahren willst und wenn du da Start drückst oder kannst du direkt auf Training gehen, dann kannst du auch einen FTP-Test machen oder sonst welche anderen Strecken, kannst du auch eigene Strecken, eigene Pläne erstellen und ja, also ich meine schon allein diese Einfachheit ist einfach Gold wert und bei Strava ist es einfach ganz genauso, ja, ich bin der Meinung, und das ist mein Fazit zu dieser Sendung hier, es liegt nicht daran, dass alle da sind. Ja? Es liegt einfach daran, dass es einfach narrensicher zu bedienen ist. Ja? Gerade bei Strava ist, ich mache Strava auf, das Erste, was ich sehe, ist, was meine Kumpels gerade jetzt, ich habe mir schon immer gewünscht, dieses Favorite-System, dass das jetzt da ist. Und ich sehe wirklich immer die Leute, die ich bevorzuge, sage ich mal, oben, ja. Und das ist halt für mich noch mehr, da jetzt Gold wert, da jetzt mehr öfters reinzugucken, weil ich muss mich nicht durchscrollen, was hat der und der gemacht, sondern bis, sag ich jetzt mal, der Henning kommt. Ja, nein, der Henning ist einer der ersten, die ich dann sehe, was er für eine Einheit gemacht hat. Und das finde ich einfach diese Einfachheit, dieses, du siehst sofort alles, du kannst mit absoluter Einfachheit deine Einheit bearbeiten, die du selber gelaufen bist, wenn du jetzt zum Beispiel einen anderen Namen geben willst, das geht so easy, Fotos reinmachen, geht einfach so easy, du musst ja jetzt, keine Ahnung, nicht noch 50 verschiedene, aus 50 verschiedenen Aktivitäten aussuchen, was du gemacht hast oder noch irgendwas dazu hinzufügen, wie bei anderen Apps, um jetzt, sag ich mal, dann noch deine Werte zu bekommen, das geht auch, wie gesagt, über Garmin, lädst auf Strava, das ist das Beste, was es einfach gibt, ja. Und bei Strava sind meine Daten auf jeden Fall, sage ich jetzt mal, sicher vor einem Wechsel zu anderen Marken. Ja. Definitiv. Das hat mir dann an Strava auch gefallen, obwohl es gibt da noch andere Apps, die ich vor Strava verwendet habe, die auch sehr detailliert sind, was aber findest du nicht, dass die Aktivitäten dann zu detailliert? Ja, fürs Laufen war es echt ganz gut, muss ich sagen. Fürs Radfahren war es auch ganz gut. Das ist wirklich ein richtiges Trainingstagebuch gewesen. Ja, aber das ist ja, du musst halt auch mal sehen, zum Beispiel der Adrian, der wird bestimmt so Sachen wie Garmin vielleicht sogar bevorzugen, wenn er diese Möglichkeit hat. Gut, er nutzt jetzt halt Final Search als Trainingsmedium. Da sieht er ja alle Daten, sag ich mal, die er braucht. Mhm. Aber wie viele von uns Normalos, sag ich jetzt mal, interessiert das denn, was? Manche wollen auch vielleicht einfach nur die Einfachheit, so viel bin ich gelaufen, wie du sagst, so viele Pizzastücke kann ich essen, das finde ich auch immer ganz witzig, ja. So viele Kalorien habe ich verbraucht, das wechselt dann halt immer bei Zwift, ist das jetzt, ja, so und so viel bin ich gefahren, und das ist halt, oder so viel bin ich gelaufen, dann siehst du halt die virtuelle Strecke noch, was willst du denn mehr? Also als Normaler, ja, ich meine, als Trainer und so willst du dir vielleicht natürlich gerne mehr wünschen, aber für mich persönlich selten, dass ich mal gucke, was ich für eine Pace hatte. Ja. Definitiv. Gut, Henning, ich habe jetzt deine Zeit schon lange genug in Anspruch genommen. Ich glaube, deine Frau möchte auch mal ein bisschen was von dir haben. Und deswegen danke ich dir, dass du dich bereit erklärt hast, das mit mir zu machen. Und wünsche dir und den Zuhörern und Zuhörern noch einen schönen Tag. Das wünsche ich auch und bleibt gesund. Macht's ja. Gut. Und schön weiterlaufen. Tschüss. Ciao.